Rotes Bayern. Es lebe der Freistaat. Die Münchner Revolution 1918 und die Räterepublik 1919. Ein Hörspiel von Hans Well und Zabeka Gangji Well. Mit Musik und Liedern von den Wellbappen. So, grüß Gott, meine sehr verehrten Damen und Herren, liebe Besucher. Herzlich willkommen im Haus der Bayerischen Geschichte. Wir befinden uns hier im Keller, in einem der breiten Öffentlichkeit längere Zeit nicht zugänglichen Bereich, hausintern Abstellkammer der Münchner Revolution 1918 und den darauf folgenden zwei Räterepubliken genannt. Dieser Bereich Münchner bayerischer Geschichte fand selten bis gar nicht Eingang in unsere bayerischen Geschichtsbücher. Aus Platzgründen, wie das bayerische Kultusministerium uns versichert hat. Im Museum eingelagert und teilweise auch schon ausgestellt, befinden sich historische Plakate, Fotos, Augenzeugenberichte in Film- und Tondokumenten sowie Uniformen und Gewehre aus dieser Zeit. Sogar das ein oder andere Originalschriftstück vom Kurt Eisner, dem ersten Ministerpräsidenten des Freistaates Bayern, und einen verdorrten Blumenstrauß vom Erhard Auer werden Sie zu sehen bekommen. Teilweise können Sie auch Exponate per QR-Codes auf Ihrem Handy oder Tablet anschauen. Sollten Sie Fragen haben, bitte tun Sie sich keinen Zwang an. So, jetzt geht's aber los. Wir befinden uns im Kriegsjahr 1917. Rechts an der Tür sehen Sie eine Kiste mit Runkelrüben, also Sauerrüben, auf bayerisch auch Dotschen genannt. Diese wurden vom Volk als Kriegswursch bezeichnet. Im Hungerwinter 1617, dem sogenannten Dotschenwinter, verhungerten auch in München und Bayern zehntausende Menschen. Immer öfters kam es zu Streiks, Demonstrationen und Protestkundgebungen. Die von der Wittelsbacher Monarchie versprochenen Eroberungen von Antwerpen, Flandern und Elsaß-Lothringen, also der Zugang für das Königreich Bayern zum Meer, hatte sich als Larifari erwiesen. Die Durchhalteparolen des Monarchen wurden zum Gespött. Auch an der Kriegsfront lief es nicht gut. Ich hatte einen Kameraden, einen besseren findest du nicht. Es war wie eine einzige Riesenschlacht, die rings die Grenzen des Vaterlandes umwogte. Und diese Schlacht stand still. Obgleich sie Tausende, Millionen von Leben forderte, sie blieb Jahr für Jahr irgendwie stehen. Die Völker waren ineinander verrannt, wie zusammengeprallte Maschinen, die sich aus der Verklammerung nicht mehr retten können. Die fortlaufende amtliche Verlustliste, auf dünnes Zeitungspapier gedruckt, Name neben Namen und Blatt auf Blatt geschichtet, wuchs vom Boden hoch zur Tischplatte. Fast jede Familie hatte Söhne oder Väter verloren. Der Krieg war alt geworden. Es ging ihm, wie es den Alten geht. Man mochte ihn nicht mehr. Finstere Gesichter starrten auf die Plakate mit den Heeresberichten, die vor dem von einer begeisterten Menge umlagert waren, dass man kaum zukommen konnte. Noch immer kein Friede? Es wühlte sich etwas Drohendes aus der Tiefe herauf, das nach Empörung roch. Hunger. Hunger geht um in Deutschland. Professoren beweisen, dass Kleie denselben Nährwert habe wie Mehl. Saccharin-gesüßte Marmelade bekömmlicher sei als Butter. Kartoffelkraut den Nerven zuträglicher sei und so gut schmecke wie Tabak. Die Lehren der Professoren dringen nicht bis zum Magen. Der antwortet dem Unsinn auf seine Weise. Die Menschen verfallen, erkranken, verzweifeln. Die Not in Deutschland wächst, das Brot wird schlechter, die Milch dünner, die Bauern jagen die Städter von den Höfen, die Hamsterer kehren mit leeren Taschen heim. Die Soldaten an der Front, erbittert über das Prassen und Schwelgen der Etappe, über das Elend der Heimat, haben den Krieg satt. Ich hatte einen Schweinebraten, einen besseren findst du nicht. Ich wollt ihn grad verdauen, da fing er an zu miauen. So reden Schweine nicht. So reden Schweine nicht. In dieser Situation sammelten sich ein paar als subversiv geltende Elemente im Gasthof Goldener Anker in der Münchner Schillerstraße. Auf der Fotografie, hier links außen, mit Vollbart deutlich zu erkennen, sitzt der Sozialist Kurt Eisner, ein zugrößter Literat aus Berlin, früher einmal Redakteur beim Vorwärts, dem Organ der Sozialdemokraten, inzwischen Kriegsgegner, Jude. Eisner wiegelte immer wieder Arbeiterinnen in Rüstungsbetrieben zum Streik auf und wurde dafür regelmäßig eingekastelt. Daneben sitzt der Felix Fechenbach, ein kriegsversehrter Soldat, Kaufmannssohn aus Mergentheim, daneben im schwarzen Dreiteiler Erich Mühsam, ein Schwabinger Bohem, sowie Ernst Toller, ein aus Ostpreußen stammender Literat. Und ganz rechts mit dem Bierkrug in der Hand hockt der Oskar Maria Graf, Schriftsteller in Spee aus Berg am Starnberger See, der wegen psychischer Probleme vom Kriegsdienst befreit worden war. In dieser kleinen Gastwirtschaft begann buchstäblich die Bayerische Revolution. Dort saßen in einem Nebenzimmer alle rebellischen Elemente Münchens. Und es waren ihrer so wenige. Kaum 2 bis 3 Dutzend. Was saß denn da neben dem grauhaarigen, bebrillten, immer belebten, immer geistreichen Kurt Eisner? 4 oder 5 ganz Getreue. Rundherum etliche oppositionelle SPD-Proleten, USPDler, Intellektuelle und vor allem kriegsmüde Proletarierinnen. Frauen mit ausgelaugten Gesichtern, zerarbeiteten Händen und entschlossenen Augen. Sie waren eigentlich die nüchternsten, die mutigsten. Sie arbeiteten in den Granatenfabriken, waren Straßenbahnschaffnerinnen, schufteten sonst wo und erzählten von ihren Nöten, von den Schwierigkeiten der Agitation unter ihren Kolleginnen, und sie machten Vorschläge. Sie waren die Ersten, die in München in jenem grauenvollen Kriegswinter die ersten Hungerdemonstrationen wagten. Sie gingen als Erste anlässlich des Januarstreiks 1918 mit Eisner ins Gefängnis. Wer war damals eigentlich noch in jenen Versammlungen? Syndikalisten und Anarchisten, merkwürdige Menschen mit anthroposophischen Ideen und pazifistische Dichter. Erich Mühsam erschien etliche Male. Dann tauchte eines Tages Ernst Toller auf und hielt eine glühende Rede gegen den Krieg. Und immer saß Felix Fechenbach als Apostel neben Kurt Eisner. Er war ausgehungert, die Uniform schlenkerte um seinen mageren Körper. Arglos sahen seine Augen aus dem jungen, blassen Gesicht. Und sein Lächeln machte ihn ganz und gar knabenhaft. Er war so gar kein Intellektueller, so gar kein routinierter Parteimann. Ich glaube fast, er ist erst damals zum Kriegsgegner und Sozialisten geworden. Lass los die Hebel der Maschinen, zum Kampf heraus aus der Fabrik. Dem Werk der Zukunft wollen wir dienen, der Freien Räterepublik. Nieder mit der Vaterländergrenzen, nieder mit dem Bruderkrieg. der Freiheit Morgenfarben glänzen, die rote Fahne führt zum Sieg. Ich hätte eine Frage, weil es beim Graf heißt, oppositionelle SPD-Proleten und USPDler. Hat's denn die SPD damals gleich zweimal gegeben? Ja, mei, die Sozin, wenn die sich in was einig waren, dann in ihrer Uneinigkeit. 1917 spaltete sich die SPD in Mehrheitssozialdemokraten, also MSPD, und unabhängige Sozialdemokraten, also USPD. In München bekämpfte die MSPD unter Führung des königlich bayerischen Sozialdemokraten Erhard Auer die pazifistische, radikalere USPD, die sogenannten unabhängigen Sozis unter Kurt Eisner. Die haben ein Rätesystem ohne König gefordert. Eisner wollte sofort handeln und durch einen Umsturz in Bayern eine demokratische Regierung schaffen. Sieh die Dame, das ist eigentlich nicht erlaubt, dass der Bub sein Roller dabei hat. Ach, Entschuldigung, das tut mir leid, das habe ich nicht gewusst. Ja, ich sag ja nur. Am 7. November riefen MSPD und USPD gleichzeitig zu einer Kundgebung auf der Theresienwiese auf. Der Erhard Auer wollte bei dieser Gelegenheit zeigen, wer zukünftig in Bayern anschafft, nämlich die MSPD und nicht die USPD. Karl Alexander von Müller arbeitete damals als Kriegsjournalist und beobachtete skeptisch, was sich da in München anbahnte. Als er am 7. November ins Verlagsgebäude kommt, schätzt man dort die Situation ziemlich unterschiedlich ein. Gleich nach mir kam unser Papierhersteller Heuss, lebhaft und aufgeräumt wie immer, ob wir schon wüssten, dass heute Nachmittag die Revolution ausbrechen werde. Er hatte es in der Nacht vom Oberkellner im Odeon-Casino genau gehört, Eisner werde auf der Theresienwiese die Revolution ausrufen. Der Verleger Kossmann rief sofort den Innenminister an. Ich hörte auf seinen Wunsch am zweiten Hörer mit. Es muss zwischen 12 und 1 Uhr mittags gewesen sein. Die energische Beamtenstimme des Ministers von Brettreich klang halb ironisch, halb unwillig. Man möge sich doch keinen Bären aufbinden lassen. Haben Sie meinen Aufruf nicht gelesen? Vor 5 Minuten war noch der Abgeordnete Auer bei mir. Eisner wird heute Nachmittag an die Wand gedrückt werden. Was? Unsicheres Militär? Vor einer Stunde hat der Kriegsminister mir noch einmal die Versicherung abgegeben, das Militär wird standhalten. Genügt Ihnen das? Nur die Nerven nicht verlieren, meine Herren. Wer hatte also recht? Der Oberkellner? Oder der zuständige Minister? Am 7. November 18 ist vorbei gewesen mit der Ruhe. Da geht's auf der Theresienwiesen ganz sakramentisch zu. 100.000 Münchner, Dirn und Bavaria steh. Es rinnt der Sozi Auer und der Eisner von der USPD. Auf den Straßen sah ich große gelbe Anschläge mit fetten Lettern, die vor Ausschreitungen warnten. Verfügungen waren es gegen die zu erwartenden Demonstrationen. Sozialdemokraten und Unabhängige forderten die Massen auf, heute Nachmittag um 3 Uhr auf der Theresienwiese zu erscheinen. Heute kann sich was entscheiden, meinte mein Freund, als wir uns auf den Weg machten. Wir trafen etliche Bekannte. Eine Arbeiterin riss jeden Verfügungsanschlag herunter. Ab und zu schrie sie: Hoch, die Revolution! Schutzmann war keiner zu sehen. Je näher wir der Wiese kamen, desto mehr Menschen wurden es. Alle hatten es eilig. Vor der Bavaria waren dichte Massen und wuchsen von Minute zu Minute. Auf den Hängen und von den Treppen des Denkmals herab redeten Männer. Da und dort sah man eine rote Fahne aufragen. Hoch, schrie es, dann wieder nieder. Die Menge schob sich unruhig ineinander, Gedränge entstand. Wir fanden endlich Eisner, der weit her von einem Seitenhang herunterschrie. Wenn er einen Augenblick Atem holte, klangen die Stimmen der anderen Redner auf. Es lebe der Friede, schrien in diesem Augenblick um mich herum die Leute. Friede, Friede, pflanzte sich fort und scholl weithin. Und brausend riefen alle, hoch Eisner, hoch die Weltrevolution. Ungefähr eine Minute war es still. Von der Bavaria herüber drangen Beifallsrufe. Du, das Mulchgesicht da mittendrin mit der roten Fahne, das ist doch der Fechenbach. Genau, das Christbal kennt man unter tausend Leid raus. Dort, wo auf der Wiese die Soldaten standen, war nicht alles so programmmäßig verlaufen. Drei Redner sprachen an dieser Stelle. Zuerst Kurt Eisner, kurz und bündig. Es sei jahrelang geredet worden, man müsse jetzt handeln. Der Bauernführer Ludwig Gandorfer verspricht, dass das Landvolk die Arbeiter nicht im Stich lassen werde. Dann trete ich vor, in Uniform, die rote Fahne in der Hand. Erinnere daran, dass die Soldaten in den Kasernen zurückgehalten werden. Und dann, Soldaten, auf in die Kasernen, befreien wir unsere Kameraden. Es lebe die Revolution. Das war das Signal. Brausender Jubel setzt ein. Und im Sturmschritt geht's zu den Kasernen. Voran die rote Fahne. Und da, schau, da ist der Eisner selber. Ganz vorn dran marschiert er. Er war blass und schaute todernst drein. Arm in Arm mit dem breitschulterigen, wuchtig ausschreitenden, blinden Bauernführer Gandorfer ging er. Diese Gestalt bewegte sich viel freier, derb auftretend, fest. Und so eben, wie ein bayerischer Bauer dahingeht. Um die beiden herum war der Stoßtrupp der Getreuesten. Bravo, hoch, hoch, die Revolution, johlten alle auf der Straße. Und aus der Guldeinschule kamen Soldaten ohne und mit Gewehr, an den Läufen rote Sacktücher. Das muss man sich einmal vorstellen. An den Kasernen, dem Inbegriff militärischer Disziplin, geht's auf einmal drüber und drunter. Die bewaffneten Bereitschaften laufen alle der Reihe nach zu den Revoluzzer über. Die Waffen und Munition haben sie auch gleich mitgenommen. Das gleiche bei der großen Kaserne auf dem Marsfeld. Bloß in der Türkenkaserne hat's anfangs einen Widerstand gegeben. Was ist denn los? Aber was wird schon los sein? Die Revolution ist los. Auf geht's, schließt euch an. Geht nicht, wir können nicht. Aber warum noch nicht? Ja, warum noch nicht? Weil wir eingesperrt sind. Ja, na dreht's halt die Türen ein, es deppen. Und dann kamen die Soldaten raus, feldmarschmäßig ausgerüstet, Patronen an den Gurten und haben ihre Waffen auf den Boden geschmissen. Gegen 8 Uhr abends ungefähr landeten wir über der Isar im Franziskanerkeller. Dort erfuhren wir, dass die Mehrheitssozialdemokraten unter Auers Führung mit Musik ganz züchtig und geordnet durch die Stadt gezogen waren und sich am Max-Monument zerstreut hatten. Ein wüstes, bellendes Gelächter erscholl bei dieser Kunde. Scheißkerle, Schulbuben, spottete jeder. Aber Bayern war doch eine Monarchie, oder? Es gab doch einen König. Ja, was war noch mit unserem Kini? Hat der keine Angst gehabt, dass er so kommt wie damals in Frankreich? Das heißt runter mit dem Kohlrabi. Der König ging spazieren, das Herz war ihm so schwer. In seinem geliebten Hofgarten, sein Kopf, der war so leer. Da kam ein Untertane und sprach den König an, er soll's Bayernland verlassen, das hat er brav getan. Am Vormittag des 7. November hatte Exzellenz von Dandel dem König eingehend Bericht erstattet, auf das Bedenkliche der Situation hingewiesen und ihm geraten, auf den gewohnten Nachmittagsspaziergang in der Stadt zu verzichten. Trotz dieser Warnung hatte sich Ludwig nicht davon abhalten lassen. Da trat schließlich ein Arbeiter auf ihn zu. Majestät, schauen Sie, dass heimkommen, sonst ist alles spät. Ja, was ist denn passiert? Eine Revolution ist. Und dies ist nichts für einer. Da beeilte sich der König, die Residenz zu erreichen. Dieselbe war aber bereits von einer Menschenmenge umlagert, sodass er einen Umweg durch den Hofgarten machen musste und erst rückwärts beim Apothekertor eingelassen werden konnte. Er flüchtet mit seiner Familie Hals über Kopf nach Schloss Wildenwart. Da Eisner marschiert mit seinen Leid Richtung Landtag nüber. Überall, wo's hinkäme, lachen Soldaten über. Der König flüchtet nach Salzburg, weil ihm die Sache nicht gefällt. Hals über Kopf ist er abgehaut, ohne Unterhosen und Gold. Um 9 Uhr waren alle Kasernen in der Hand der Arbeiter und Soldaten. Kurt Eisner, der mit dem blinden Gandorfer am Arm den Kasernensturm geführt und da und dort eine Ansprache gehalten hatte, zog am späten Abend zu Matheserbräu. Dort wurde der Arbeiter- und Soldatenrat gewählt. Vor dem Matheser ging es stürmisch zu. Lastautos mit Gewehren und Munition fuhren an, Soldaten und Arbeiter kamen, wurden bewaffnet, zu kleinen Trupps zusammengestellt und marschierten ab zur Besetzung öffentlicher Gebäude. Um 10 Uhr abends waren alle Ministerien, das Generalkommando, Bahnhof, Post- und Telegrafenamt in der Hand der Revolutionäre. Sie müssen sich das einmal vorstellen. Eine Revolution in Bayern, in München, von den Roten. 750 Jahre Wittelsbach erledigt. Ruckzuck aus Äpfelarmen. Im Matheserbräu hat der Oskar Maria Graf die unterschiedlichen Vorstellungen von unterschiedlichen Sozialdemokraten über die Revolution persönlich miterlebt. Es ging sehr laut und unruhig zu. Der Hauptredner Rosshaupter, ein schwerer, vierschrötiger Mensch mit einer breiten, starken Stimme, verteidigte wiederum die Haltung der SPD, die zur Besonnenheit aufrief und gegen jeden Disziplinbruch wetterte. Unsere Partei, Genossen, lässt sich nicht von unverantwortlichen Elementen provozieren, trompetete er. Da brach bei den vielen USPDlern der Sturm los. Er wurde niedergeschrien, aber er gab nicht auf. Doch als er in dieser Tonart weiterredete, brachten ihn die vielen giftigen Zwischenrufe so aus dem Konzept, dass er dieser Bedrängnis nur noch mühsam standhielt. Er fuchtelte mit den Armen und überschrie sich. Der Seppi, der neben ihm saß, läutete in einem fort mit der Glocke, winkte ab und brüllte: Ruhe, Genossen! In der Diskussion kommt jeder dran! Das half etwas. Rosshaupter strammte sich und schrie mit dem ganzen Aufwand seiner Stimme: Ein Zusammengehen mit den Unabhängigen ist unter diesen Umständen ausgeschlossen. Wir Sozialdemokraten waren immer für Evolution und nicht für Revolution. Daran lassen wir nicht rütteln. Den letzten Satz verstand bereits keiner mehr. Abtreten! Schluss, du Kaiserpatriot! Weg mit dir, du Luttendorfer Agent! Arbeiterverräter! Schluss, Schluss, bellte und kläffte es von allen Seiten. Und ein USPDler stieg auf einen Tisch und plärrte über alle Köpfe hinweg. Als klassenbewusste Arbeiter müssen wir einfach bei der kommenden Revolution mitmachen. Ganz gleich, wer sie macht. Das zog. Alle schlugen sich auf seine Seite und überschütteten ihn mit frenetischem Beifall. In dieser höchsten Gefahr für seine Partei schnellte der glockenschwingende Seppi wie eine gesprungene Matratzenfeder in die Höhe und schrie noch lauter: Na ja, Genossen, machen wir halt eine Revolution, dass er Ruhe ist. Herr Frage, bei einer Revolution geht's doch normalerweise ziemlich blutig zu, oder? Ja, genau. Wie viel Tote hat's denn gegeben? Also das war in München das Besondere. Gar keine. Sogar der preußische Gesandte Karl Georg von Treutler, ein ehemaliger, enger Vertrauter von Wilhelm II., war von dem gewaltlosen Systemwechsel ganz angetan. Das Straßenleben in München ist normal. Die große Umwälzung hat sich hier und, soweit ich es zu beurteilen vermag, in allen wichtigen Plätzen Bayerns ohne wesentliche Erschütterungen vollzogen. In dankenswerter Weise haben sich die neuen Organe mit den alten zusammengetan, um den Gang der Staatsmaschine ruhig in die neuen Bahnen überzuleiten. Zahlreiche Beamte und Offiziere haben sich zu diesem Zwecke der Regierung zur Verfügung gestellt. Um die entgegenstehenden Schwierigkeiten zu beseitigen, war versucht worden, die Genehmigung des Königs einzuholen, der die Betreffenden von ihrem Eide entbinden sollte. Vorläufig ist das gescheitert, weil der König nicht gefunden wurde. Der freie Volksstaat Bayern wird vom Eisner proklamiert, dass in Bayern nimmer der Kini, sondern's Volk regiert. Um Zähne umzahn's fertig, niemand hätt denkt, es ganget gut. A Revolution in Bayern ohne einen Tropfen Blut. An die Bevölkerung Münchens. Das furchtbare Schicksal, das über das deutsche Volk hereingebrochen ist, hat zu einer elementaren Bewegung der Münchner Arbeiter und Soldaten geführt. Ein provisorischer Arbeiter-, Soldaten- und Bauernrat hat sich in der Nacht zum 8. November im Landtag konstituiert. Bayern ist fortan ein Freistaat. Eine neue Zeit hebt an. Die Demokratische und Soziale Republik Bayern hat die moralische Kraft, für Deutschland einen Frieden zu erwirken, der es vor dem Schlimmsten bewahrt. Ausschreitungen werden rücksichtslos unterdrückt. Die Sicherheit der Person und des Eigentums wird verbürgt. Wir rechnen auf die schaffende Mithilfe der gesamten Bevölkerung. Jeder Arbeiter an der neuen Freiheit ist willkommen. Alle Beamte bleiben in ihren Stellungen. Grundlegende soziale und politische Reformen werden unverzüglich ins Werk gesetzt. Die Bauern verbürgen sich für die Versorgung der Städte mit Lebensmitteln. Arbeiter, Bürger Münchens, vertraut dem Großen und Gewaltigen, das an diesen schicksalsschweren Tagen sich vorbereitet. Helft alle mit, dass sich die unvermeidliche Umwandlung rasch, leicht und friedlich vollzieht. In dieser Zeit des sinnlos wilden Mordens verabscheuen wir alles Blutvergießen. Jedes Menschenleben soll heilig sein. Es lebe die Bayerische Republik. Es lebe der Frieden. Es lebe die schaffende Arbeit aller Werktätigen. München, Landtag, in der Nacht zum 8. November 1918. Der Rat der Arbeiter, Soldaten und Bauern und der erste Vorsitzende, Kurt Eisner. Zum Parlament dazu werden Räte nur erschaffen, die bayerischen Sozien, der verarm im Eisner Laffer. Bislang nur in der Nacht hört man die Sieger feiern. Das war die Stunde der Geburt von unserem Freistaat Bayern. So, damit war Bayern Republik und Freistaat. Parallel zum Landtag wurden Soldaten, Arbeiter und Bauernräte aufgestellt. Der Eisner wollte ja unbedingt, dass Räte und Landtag zusammenarbeiten, dass die zwei sich demokratisch ergänzen. Bei ihm hat das auch noch erstaunlich gut hingehaut. Bauernräte, Arbeiterräte, Soldatenräte. Was ist überhaupt ein Rat? Ist denn ein guter Teier? Nicht so teuer wie manche Politiker heutzutage. Passen's auf, da haben wir eine Erklärung auf dem Audioguide, wem oder was Räte wir oder was raten sollten. Eine Rätedemokratie ist eine Alternative zur parlamentarischen Demokratie, wie wir sie heute kennen. Es handelt sich dabei um ein politisches System, bei dem die Herrschaft von der Bevölkerung über direkt gewählte Räte ausgeübt wird. Die Räte sind der Basis also direkt verantwortlich und an deren Weisungen gebunden. Räte können von ihrem Posten jederzeit abberufen oder abgewählt werden. In einer Räterepublik sind die Wähler in Basiseinheiten organisiert. Beispielsweise wählen Arbeiter eines Betriebes, Bauern eines Bezirkes oder Soldaten einer Kaserne Personen aus ihren Reihen in einen Rat, der wiederum seine Gesandten in die nächsthöhere Ebene schickt. Ganz oben steht dann ein Zentralrat. Der ist Gesetzgeber, Regierung und Gericht in einem. Hab ich das richtig verstanden? Bauernräte hat's auch gegeben. Ja, wollten die Bauern das überhaupt? Das kann ich mir gar nicht vorstellen. Die Bauern waren doch stockschwarz und die haben die Revolution unterstützt. Wissen Sie was? Das wissen andere besser. Bitte das Kind mit dem Roller nichts anfassen. Hier das Exponat 102a, ein Schriftstück vom persönlichen Sekretär und Eisner vertrauten Fechenbach. München hat ein rein agrarisches Hinterland. Sollte eine revolutionäre Erhebung, für die lange Kriegsdauer und der militärische Zusammenbruch die psychologischen Bedingungen geschaffen hatten, nicht von den Bauern erstickt werden, dann konnte sie nicht gegen die Bauern, sie musste mit ihnen durchgeführt werden. Eisner nahm deshalb noch im Oktober Verbindung mit radikalen Bauern auf, vor allem mit dem blinden Bauernführer Ludwig Gandorfer und dessen Bruder, dem Landtagsabgeordneten Karl Gandorfer, der Eisner durch eine scharfe Oppositionsrede im Landtag aufgefallen war. Beide Brüder hatten Bauernhöfe in Pfaffenberg in Niederbayern. Der blinde Gandorfer war ein weitgereister Mann mit stärkstem Interesse für das politische Leben und seit längerer Zeit Sozialist. Unabhängig von Eisner war in ihm der Gedanke einer großen Volksbewegung gereift. Ja, und dann ist was Tragisches passiert. Am 7. November ist der Ludwig Gandorfer noch arm in arm im Eisner marschiert. Drei Tage später haben sie ihn im Auto nach Niederbayern gefahren, dass er in diverse Versammlungen die Bauern für die Revolution und für die Versorgung der Städte mit Lebensmitteln überzeugt. In einer scharfen Kurve bei Schleißheim hat sich das Auto überschlagen und ist die Böschung runtergekracht. Der Ludwig Gandorfer war sofort tot. Jetzt muss ich aus meinem Haus. Mein Hauswirtschaft ist aus. Muss alles schon verlassen. Verunglückt auf der Straße. Jetzt Eisner macht deine Sache gut. Es Brüder macht das gut. So, die Geschichte geht weiter und mir auch. Wenn Sie mir bitte folgen wollen, Vorsicht, passen Sie auf die Stufe hier auf. Nicht das. So, sind wir alle da? Mhm. Ja, alle sind wir da. Logisch. Wissen Sie, Geschichte besteht ja vor allem aus dem Alltag von den Menschen. Und wie war dieser Alltag im neuen Freistaat Bayern? Karl Alexander von Müller hat dieses Durcheinander der ersten Revolutionstage genau beobachtet. Tolle erste Tage. Die ganze Stadt war auf den Beinen. Am Stachus wie am Marienplatz drängten sich manchmal tausendköpfige Mengen. Überall in der Altstadt stieß man auf politische Straßenredner, lauschten die Zuhörer und stritten miteinander. Als ich mittags von der Akademie über den Maximilianplatz nach Hause ging, stand an der Mündung der Prahner Straße ein einzelner Rotgardist, der wütend gegen die oberen Stockwerke des Regina-Palast-Hotels schoss. Grund dafür war keiner zu sehen. Ein Berittener mit roter Armbinde trabte durch die Neugierigen heran und stellte ihn zur Rede. Hey, du da, hör auf! Da gibt's nichts mehr zum Schießen. Hey, hey, der andere. Jetzt haben wir eine Revolution. Da kannst du mir gar nichts mehr anschaffen. Jetzt gibt's kein Ober und kein Unter mehr. Aber der Reiter zog einen Ausweis des Soldatenrats und bestand auf seinem Verbot. Da warf der Rotgardist mit einem Fluch das Gewehr auf den Boden. Grutzi, fix, bei ich nicht mehr schießen dürfen, dann könnt's mich kreuzweise am Arsch lecken mit einer sautummen Revolution. Grutzi, drücken, Elementen, geht's auf Zeiten, er rennt und rennt. Revoluzzer, Huckano, Arone, Fahne, Trunks, Foro. Herrschaft, wir sind Freiheitsbringer, wenn mir Pfeifer durch die Finger reißt sein Kini aus seinem Thron. Er packt Ei und fährt davon. Revoluzzer, schreit der Stenz, jetzt gehen wir rein in die Residenz. Wächter, dürren grad Brotzeit machen, die werden schauen, wenn's da dort krachen. Grutzi, Nesen, Schreiß voll Zorn, die Umzug sperrt hint und vorn. Was dürren wir jetzt, da kommt's nicht nein, schmeiß mir einfach das Fenster ein. Freiheit, Gleichheit herrscht im Lande, nehmt ihr alles der Geschwein am Bande. Was nicht fest und knogelt ist, das gehört uns, das soll es gewiss. 30 Stiefel hat er geschwein, doch wir Soldaten wiederholen. Schimpft er laut, jetzt pfeif ich schon auf die Revolution. Herein. Ich komme von seiner Majestät, König Ludwig III. Seine Majestät hätte eine Bitte. Ja, um was geht's denn? Ja, wissen Sie, es ist mir ein bisschen peinlich. Ja, jetzt reden's doch endlich und sagen's, um was geht's? Seine Majestät hat vor ein paar Tagen so schnell aus München raus müssen, dass er gar keine Zeit mehr gehabt hat, dass er seine Leibwäsche mitgenommen hat. Er lässt fragen, ob wir die aus dem Palais abholen könnten. Ja, da muss ich den Herrn Eisner persönlich fragen. Natürlich. Sie soll mitnehmen, was sie braucht. Ein in den Diensten der Wittelsbacher ergrauter Ministerialbote hatte das Gespräch mit angehört. Als die Dame das Vorzimmer verlassen hatte, gab der Alte seinem Mitgefühl treuherzig Ausdruck. Ja, mei, unser Kini, der hat Angst ausstehen müssen. Das glaube ich schon, dass der eine neue Unterhosen braucht. So, jetzt komm uns doch bitte ein bisschen näher, sonst verstehen wir es doch nichts. Du, ich nehme da gleich den Roller weg. Beim nächsten Ausstellungsdokument ist die Tonqualität leider suboptimal. Viktor Mann, der jüngere Bruder vom Thomas Mann, war damals Adjutant einer Ersatzabteilung in der bayerischen Provinz. Gerade ist eine neue Division preußischer Truppen zum Schutz der bayerischen Südgrenze eingetroffen, die man durch den Zusammenbruch von Österreich bedroht sieht. Viktor Mann wird vom Hauptquartier angerufen. Hier Hauptquartier, sind Sie der Adjutant? Jawohl, melde gehorsamst, Viktor Mann. Sie setzen sofort, verstehen Sie, sofort die bei Ihnen eingetroffene Division in Marsch auf München. Übermitteln Sie dem General den strikten Befehl, die dort ausgebrochene Rebellion niederzuschlagen. Auf Hilfe der Münchner Garnison ist nicht zu rechnen. Weitere Weisungen folgen. Ich bitte, gehorsamst erwägen zu wollen, dass der Einsatz preußischer Truppen gegen München das Ganze nur noch schlimmer machen wird. Wir sind imstande, aus unserer Abteilung und anderen Provinzdivisionen eine Freiwilligenformation aufzubringen, die in München ein Blutbad verhindert, statt eines anzurichten. Ich habe Sie nicht um Ihre Meinung gefragt. Division niederschlagen. Sofort. Aufräumen. Erschießen. Befehl. Und gleich drauf läutet schon wieder. Ein Führungsoffizier aus München ruft beim Viktor Mann an. Hallo? hören Sie mich? Hier München. Ja, melde gehorsamst, die Truppe ist kurz vor Pasing ausgeladen worden und hat sich in strammer Ordnung zugleich mit einer leichten Batterie in Marsch gesetzt. Sie sind dort bei den ersten Häusern plötzlich auf eine bewaffnete Wache der Revolutionäre gestoßen. So Münchner Luckis mit Sportmützen über alten Militärmänteln, grellen Halstüchern, die Gewehre mit dem Kolben nach oben umgehängt, was offenbar ein revolutionäres Kennzeichen ist, und die Koppeln voller Handgranaten. Ist Blut geflossen? Nein, Blut ist nicht geflossen. Der Anführer der Roten hat die Soldaten mit Brüder Genossen angeredet, ihnen erklärt, dass die Sklaverei aus und die Freiheit geboren, ein Waffenstillstand geschlossen und dass eine Volksregierung gebildet worden ist. Erhebt die Waffen nicht gegen eure Brüder, hat der durchaus nicht mehr ganz nüchterne Rebell gerufen. Werft sie von euch, Genossen! Und mit einem Schlag sind die Gewehre des Bataillons auf der Straße gelegen. Und? Was ist mit den Offizieren? Mei, die haben vergeblich versucht, ihre Leute umzustimmen. Dann sind sie zum Bahnhof gegangen, um, wenn möglich, heimzufahren. Die Mannschaft aber hat die nächsten Züge der anrollenden Division abgewartet und auf einmal sind auch diese Truppen in voller Auflösung gewesen. In München geht's aufgeregt, aber unblutig zu. Die Revolution hat gesiegt, der Krieg ist aus. Her in Giersing bin ich's Haus. Im schönsten Teil der Münchner Stadt, da steht mein Vaterhaus. Mein Vater war ein Maschkara, meine Mutter geht in die Wasch. Mein Bruder, der fährt Ziegelstor, meine Schwester Kipasch. Mein Onkel sitzt in Stadelheim, in Haar, da sitzt mein Tant. Mein Vetter, der ist hingericht worden, wir allgemein bekannt. A feine Blasen san mir schon, kreiz Deichsel Sakratin. Doch schönste Früchtel meiner Soi, von alle des bin ich. Ja, ich bin der Kari von Giersing. Ich friss kein Fleisch, mir klangt der Wirsing. Ich bin bei die Revoluzzer, bin nimmer stief wie Putzer. Bring in die Regierung die Giersinger Sicht, dass da unter ein Ober sticht. Mir stinger draußen Pasing, wenn wieder ein Trupp kommt und Anlauf gegen die Roden in der Stadt drin nimmt. Dann song ma die Soldaten, Kameraden, lasst andere Birsen, die wo schuld waren an dem Krieg, gegen die müsst schießen. Der Eisner und die anderen geben uns das Menschenrecht. Ganz wurscht, wo einer herkommt, keiner ist von Haus aus schlecht. Ich möcht eine gescheite Wohnung, am besten gleich ein Haus. Und mein Onkel drin in Stadelheim, lasst's gleich wieder raus. Ja, ich bin der Kari von Giersing. Ich friss kein Fleisch, mir klangt der Wirsing. Ich bin bei die Revoluzzer, bin nimmer stief wie Putzer. Ich bring in die Regierung die Giersinger Sicht, dass da unter ein Obersticht. Und jetzt geht's auf, ganz München ist unterwegs. Überall auf die Straßen und in die Wirtshaussäle werden Reden gehalten, diskutiert. Der Schriftsteller Viktor Klemperer berichtet davon in den Leipziger Neuesten Nachrichten unter dem Pseudonym Antibavaricus. Diesmal beim Treffler in der Sonnenstraße, wo in normalen Zeiten die Karnevalsreduten stattfanden, sah ich nicht ein paar hundert gesitteter Literaten, sondern wahrhaftig und zu Tausenden das Volk von München. Und ein stürmisch bewegtes Volk. Der Riesensaal und seine umlaufenden Tribünen waren gestopft voll. Überall zwischen den Sitzenden, rechts und links und in dem breiten Mittelgang, drängte sich die dichteste Menge. Und durch diese anscheinend völlig undurchlässige Verstopfung schoben sich Kellnerinnen mit 6, 8, ja sogar 10 schweren Bierkrügen in den Händen vor sich. Vom Vorstandstisch aus eröffnete eine Frau die Sitzung und erteilte das Wort dem Minister für das Sozialwesen, Genossen Unterleitner. Er war ein braunhaariger Mann in den 30ern. Seine Sprache war genauso bayerisch wie sein Name. Er schrie anfangs in abgehackten Sätzen, um den ungeheuren Raum zu durchdringen. Kurt Eisner ist das Schwert der Revolution, nicht allein der bayerischen. Er hat alle 22 Throne in Deutschland gestürzt. Er ist unser genialer Führer und ich stehe für immer zu ihm. Und nur über meine Leiche geht der Weg zu Kurt Eisner. Erstaunlicher noch als diese Leidenschaft des einzelnen Sprechers war der tobende, minutenlang tobende Beifall, mit der jede seiner Liebeserklärungen für Eisner aufgenommen wurde. Noch einmal, dies hier war wirklich eine bayerische Volksversammlung. Ganz offensichtlich aus Arbeitern, Handwerkern, Krämern zusammengesetzt. Und Eisner war Redakteur am Berliner Vorwärts gewesen, war für viele Bayern ein Synonym, Preis und Jud. Wie kam dieser Münchner Enthusiasmus zustande? Was für ein Mensch war der Ministerpräsident? Plötzlich wird es still, alles sieht nach einer Seitentür. Ein Flüstern wie der durchgegebene Befehl in einer Schützenkette. Eisner ist da. Jetzt kommt Eisner dicht an mir vorüber, sein Ärmel streift mich. Ein zartes, winziges, gebrechliches, gebeugtes Männchen. Dem kahlen Schädel fehlen imposante Maße. Das Haar hängt schmutzig grau in den Nacken. Der rötliche Vollbart wechselt ins schmutzige Graue hinüber, die schweren Augen sehen trüb grau durch Brillengläser. Nichts Geniales, nichts Ehrwürdiges, nichts Heroisches ist an der ganzen Gestalt zu entdecken. Ein mittelmäßiger, verbrauchter Mensch. Es wird verkündet, er müsste sich ein paar Minuten ausruhen. Inzwischen solle weiter diskutiert werden. Das geschieht, und nach einer Weile trägt er vor. Er spricht leise und scheint doch überall verständlich, weil in dem vorher so lauten Saal alles schweigt, ja buchstäblich den Atem anhält. Er sagt, er sei eben erst mit seinem Arbeitspensum fertig geworden, er habe nichts von dem gehört, was man bisher hier verhandelt und etwa gegen ihn vorgebracht habe, er könne also alles ablehnen und widerlegen. Dies ist der erste Witz von vielen. Der Witz ersetzt ihm fast immer das Pathos und wird ihm immer mit dankbarem Jubel quittiert. Wird er doch pathetisch, so ist dem Pathos mindestens eine Dosis Komik beigegeben. Wenn mich einer vorwärts drängen will, den fürchte ich nicht. Ich bin allen Drängern voran, denn ich bin ein Phantast, ein Schwärmer, ein Dichter. Tobender Beifall. Ich spreche nicht als Ministerpräsident, ich spreche als Unabhängiger und Verräter. Ich sollte Sie auffordern, unabhängig zu wählen. Ich tue es nicht. Folgen Sie Ihrer Meinung und lassen Sie uns einig sein. Immer wieder ein Auftoben des Jubels. Jetzt ein wirklicher Herzenston. Lassen Sie mir nur ein wenig Zeit. Nur ein paar Tage noch möchte ich als Ihr Ministerpräsident arbeiten können. Jemand ruft von der Galerie, 100 Jahre! Sofort verbeugt sich Eisner mit weit ausschwingender Bewegung des Armes wie ein Bajazzo. Ich werde mich bemühen, Ihrer freundlichen Anregung nachzukommen. Und wieder jubelt das ganze Haus. Früher hatte ich die Bayern oder mindestens die Münchner für eine ziemlich seelenlose und ganz unproblematische Masse gehalten. In diesen 3 Tagen waren sie mir nicht sonderlich sympathischer, aber doch rätselhafter geworden. Gleichzeitig werden in München von konservativen Kreisen geschürt, bösartige Gerüchte über Kurt Eisner und die neue Regierung verbreitet. Es wird erzählt, Eisner wäre ein untergetauchter galizischer Hochstapler namens Salomon Kosmanowski. In bürgerlichen Zeitungen wird er als Träumer und Dilettant karikiert, als landfremder Rattenfänger. Eisner verteidigt seine Politik. Wo stehen wir heute? Was haben wir erreicht? Wenn heute irgendein Schuster kein Leder hat, dann sagt er, daran ist die neue Regierung schuld. Wenn die Isar heute merkwürdigerweise weniger Wasser hat als sonst und deswegen der Straßenbahnverkehr eingeschränkt werden muss, dann heißt es, schuld ist die bayerische Regierung, die sowas duldet und kein Mittel dagegen weiß. Parteigenossen, ich bin sehr erfreut über diese Ungeduld und hätte nur gewünscht, die Ungeduld wäre etwas früher gekommen. Denn das ist der Fluch des deutschen Volkes gewesen, die ewige Geduld. Parteigenossen, wir haben jetzt den 8-Stunden-Tag. Ja, das nehmen wir heute hin als etwas, das beinahe schon selbstverständlich ist. Wir sind auf dem Wege zur 44-Stunden-Woche und werden noch weiterkommen. Wir haben heute das freieste Wahlrecht der Welt. Ist das gar nichts? 4 Wochen nach der Revolution? Alles, was zum Aufbau der Gesellschaft jetzt notwendig ist, muss geleistet werden. Es darf keine Wohnungsnot mehr geben, keine Arbeitslosigkeit, keine Obdachlosigkeit. Kein Mensch, der krank ist, darf ohne Pflege sein. Es darf kein Elend in den Schulen mehr geben. Jeder hat das Recht auf Gesundheit, Bildung, Nahrung, Wohnung. Gute Wohnung. Hat alles nichts geholfen. Die Diffamierung vom Kurt Eisner geht weiter, wird sogar von höchster Stelle verbreitet. Eugenio Pacelli, der päpstliche Nuntius und spätere Papst Pius XII., nennt Eisner einen kriminellen Ostjuden. Hört sie, was seine spätere Heiligkeit über Kurt Eisner nach Rom meldet? Eine Skizze seiner Persönlichkeit zu entwerfen, heißt, zusammenzufassen, was die Revolution in Bayern wahrhaftiger ausmachte. Er ist Atheist, radikaler Sozialist, unerbittlicher Propagandist, enger Freund der russischen Nihilisten, Kopf aller revolutionären Bewegungen in München. Wer weiß, wie viele Male wegen politischer Delikte inhaftiert gewesen. Und obendrein noch galizischer Jude. Und sowas ist später Papst geworden. Jesus, nein. Ja, pfui Teufel, sag ich. Da sag ich jetzt nichts dazu. Ich bin angestellt in einem bayerischen Haus. Ja, der Eisner hat viele Feinde in einflussreichen Positionen gehabt. Es wurden zahlreiche Komplotte geschmiedet, um ihn zu beseitigen. Leutnant Sedlmayr, der Sohn des Besitzers des bekannten Theresienbades in Bad Aibling, teilte mit, dass Eisner im Kurhaus sprechen würde. Er brächte Auer und Tim mit. Das wäre doch eine Gelegenheit, ihn zu fangen und Auer zum Präsidenten auszurufen. Die Sache schien möglich. Es war damals schon eine starke Opposition gegen Eisner bemerkbar. Ein Auto sollte den Gefangenen ins Gebirge bringen, wo er so lange festgehalten werden sollte, bis sich die neue Regierung gebildet hatte. 2 Umstände vereitelten den Plan. Eisner brachte nicht Auer mit, sondern Kultusminister Hoffmann und den Bauernrat Karl Gandorfer. Dann hatten sich die Kolbermoorer Arbeiter, fast reine Kommunisten, und Leute von der Rosenheimer Sanierung eingefunden, die sich in dicken Haufen um die Bühne drängten. Es war Sebottendorf mit seinen Leuten unmöglich, an die Bühne heranzukommen. Aber das Gefährliche war, Man hatte Eisners Rednergabe unterschätzt, hatte nicht damit gerechnet, dass Gandorfer die Bauern gewinnen würde. Eisners Rede war ein Meisterstück. Er begann damit, dass er sich dreier Fehler bezichtigte. Er sei erstens Jude, er gehöre jenem unglücklichen Volke an, das seit Jahrhunderten in der Sklaverei lebe, das man zu keiner Arbeit zuließe und das man hasse. Gerade deswegen seien immer die Juden für die wahre Freiheit, die wahre Gleichheit eingetreten, weil sie ja im eigenen Leibe die unsägliche Schmach und das ganze Unglück erlitten. Er sei zweitens Preuße, Saupreuße, wie die Oberländer sagen. Aber er sei ein Feind der kritischen preußischen Denkart, ein Feind des dort herrschenden preußischen Junkertums, und darum wohne er schon seit Jahren in Bayern, und sein erster Ausflug sei hierher in das geliebte Oberland gewesen. Er sei drittens Sozialdemokrat. Nun kamen die bekannten Redensarten über die internationale Sozialdemokratie, die helfen würde, ein neues Deutschland in Schönheit und Würde zu bauen. Als Eisner geendet, brauste ein wilder Jubel durch den Saal. Sedlmayers Aktion war erledigt. Sie war unmöglich, nachdem Gandorfer gesprochen und den Bauern erzählt hatte, was sie alles erhalten würden. Als Gandorfer geendet hatte und die Diskussion eröffnet wurde, sprang Sedlmayer auf die Bühne und begann seine Rede. Salomon Kosmanowski, vulgo Kurt Eisner hat gesprochen! Weiter kam er nicht. Ein wilder Tumult erhob sich, die beiden Wachen stürzten sich auf den kleinen Leutnant, Fechenbach drängte heran. Da erschien der Aiblinger Schmied im Hintergrund, streckte seine Fäuste aus, ergriff den schmächtigen Sedlmayer am Kragen und hob ihn aus der Menge, um ihn hinter sich niederzusetzen. So konnte er entkommen. Dass man Eisner tatsächlich nach dem Leben trachtete, war schon lange klar. Man kannte den Berserkerhass aller jener unter den Deutschen, die da meinen, ein offenes Zugeben des deutschen Unrechtes am Weltkrieg sei eine nationale Schmach gegen einen Mann, der seine Politik der Versöhnung mit den Gegnern Deutschlands auf eben gerade dieser Grundlage aufzubauen gedachte. Viele seiner Freunde versuchten, Eisner zu warnen. Der Präsident des Volksstaates Bayern nahm die Sache nicht schwer und meinte nur, mit einer Stimme, bei der sich Ironie und leise Schwermut mischten, er gehe unbekümmert seinem Schicksal entgegen. Auch die Mehrheitssozialisten in Bayern begannen alsbald, selbst innerhalb seiner eigenen Regierung, gegen ihn zu intrigieren. Das sozialdemokratische Organ in München, die Münchner Post, verlegte sich ganz darauf, ihn zu sabotieren. Die Wahl am 12. Januar geht für Revoluzzer nicht gut aus. USPD und Bauernbund haben keine Mehrheit mehr im Haus. Die Schwarzen und die Roten kriegen zusammen über 60%. Am Eisner und am Gandorfer, denen hat der Hut jetzt brennt. Extra Blatt! Die Waren! Extra Blatt! Gib her! Extra Blatt! Was? Bloß 2,5% für den Eisner? Fast 35% für die Schwarzen? Und der Auer von der SPD rammt auch noch 33% ab? Ja, Sakrati! Extra Blatt! Die Waren! Ja, ja, das ist ziemlich schief gelaufen. Sag mal, Birscherl, jetzt stell mal den Roller da ins Eck und auf dem Rückweg kannst du ihn da wieder abholen. Also, wo waren wir stehen geblieben? Genau. Bloß auf Druck der MSPD hat Eisner diese Landtagswahl ausgerufen. Dass er kurz vorher nur das Frauenwahlrecht durchgesetzt hat, hat ihm eher geschadet. Die Mehrheit der Frauen stand stark unter dem Einfluss der Geistlichkeit. Die haben katholisch gewählt. Die USPD gewann ganze 3 Sitze im Landtag. Gleichzeitig bekam Eisner immer mehr Morddrohungen. Sepp Müller, der spätere CSU-Gründer, im Volksmund später als Ochsensepp bekannt, wurde mit seinem Bataillon um Personenschutz für Eisner gebeten. Nicht unweit von uns, vom Kreuzhof, lag die Wohnung von Eisner. Damals kam ein Beauftragter, ich weiß nicht in welcher Funktion, von Eisner und hat den Wunsch überbracht, zunächst als Wunsch, später etwas verhärteten Wunsch, dass das Bataillon den Schutz der Wohnung Eisner übernehmen sollte. Das haben meine Leute abgelehnt und ich demgemäß auch. Mit welcher Begründung? Ganz einfach, sie wollten nichts. Sie wollten von Eisner nichts wissen, der Eisner war ihnen nicht gelegen. Auch schon, ich möchte sagen, im ganzen Habitus kam er ihnen fremd vor. Und sie waren autark genug, um so etwas ablehnen zu können? Gott, wer wollte uns zwingen? Denn es hätte sich niemand getraut, uns zu zwingen. Wir hatten nämlich noch paar mittlere Minenwerfer. Das sind also Werfer, die 1 Zentner schwere Minen abschießen und leichte Minenwerfer. Und wenn da Gewalt ausgeübt worden wäre, da waren meine Leute noch so, dass wenn ich den Befehl gegeben hätte, es wird geschossen, wäre geschossen worden. Also nein, diese Katholiken, typisch katholisch. Nein, die Protestanten waren auch nicht recht viel besser wie die Katholiken. Hören Sie mal, wie der evangelische Gesandte für Sachsen, Maximilian von Chimbowski, gegen einen Eisner hetzt. Es muss dann zum Blutvergießen kommen. Denn für so gesund halte ich das bayerische Volk noch, dass es sich auf die Dauer von fremden Schädlingen nicht regieren lässt. Vielleicht haben die Männer, denen die Ordnung doch am Herzen liegt, weil wir ohne diese rettungslos verloren sind, in letzter Stunde doch noch den Mut zuzugreifen. 48 Stunden später, am Morgen des 21. Februar 1919, geht Eisner zum Landtag, um dort seinen Rücktritt zu verkünden. Der Rechtsnationalist Graf Arko Valley wartet schon an der Promenadenstraße. Am 21. Februar 1919, um 10 in der Früh, geht der Ministerpräsident Eisner zum Rücktritt am Landtag zu. Seine Freund hom er nur zugeredt, dass er an anderen Weg nimmt, weil täglich eine neue Morddrohung gegen ihrem Reich kommt. Der Modus ist ein Sturschädel, da hilft kein Flehen und Bitten. Zwischen am Fechenbach und Merkle geht er in der Mitten. Dann in der Promenadenstraß tut's hinten zweimal kracher. 2 Kugeln haben ihm getroffen, er liegt in einer Blutlache. Ich sah nun den Ministerpräsidenten am Boden liegen, den Kopf nach vorne. Eben machte er noch eine letzte Zuckung mit dem Kopf, als ob er ihn noch näher zur Brust heranziehen wollte. Dann schaute ich rückwärts und sah einen Menschen neben dem Trottoirrande auf dem Boden liegen und ferner, wie Fechenbach und eine Ordonnanz mit ausgestreckten Händen über den am Boden liegenden fielen. Ich glaubte nichts anderes, als dass nun alle um mich herum tot seien und ich der einzige Lebende sei. Ich blieb im ersten Augenblick stehen, und erst als ich in dem etwa einen Meter entfernt liegenden unbenutzten Toreingang einen Menschen stehen sah, ging ich auch dorthin. In dieser Zeit kamen vom Promenadeplatz her bereits Menschen zur Leiche heran. Noch bevor der Tote aufgehoben wurde, stürmten 3 Soldaten mit umgehängtem Gewehr und mit Handgranaten am Leibe auf mich zu und riefen mir zu: Auf geht's, in Landtag! Jetzt wird aufgeräumt mit die Brille! Gleich drauf, da geht's im Landtag ganz sakramentisch auf. Der revolutionäre Arbeiterrat lasst seiner Wut freien Lauf. Der Metzger Alois Lindner, der ist ganz besonders zwider. Er zückt sein Browning außer und schießt dann Auer nieder. Von der Tribüne ballern Soldaten ob ins Parlament. Die Herren Abgeordneten sind um ihr Leben gerannt. Der Ösel wird erschossen, andere schwer verletzt. Der Eisner tot, der Auer fast. Was wird aus Bayern jetzt? Auf einmal haben sie lospfeffert auf die Abgeordneten. Der Osel von der Bayerischen Volkspartei ist gleich tot zusammengebrochen. Der Auer war schwer angeschossen und der Polizeimajor Jahreis auch tot. Neben mir ist der Engelberger gesessen. Den habe ich am Arm gepackt und rausgezogen gegangen. Wir lassen uns da nicht zusammenschießen wie die Hasen, habe ich ihm ins Ohr geschrien. Aber draußen am Gang sind schon zwei Soldaten mit aufgepflanzten Bajonetten auf uns los. Da bleiben, hat einer geschrien. Heut kommt kein Abgeordneter mehr lebendig aus dem Landtag raus. Ha, dem Gispi habe ich schneid abgekauft. Ich hab ihn genauso angeschrien wie er mich. Lass mich aus! Du hast ja noch in die Windeln brunzt, wie ich zum ersten Mal in den Landtag gekommen bin. Und wenn da was nicht passt, dann haut er meinen Hakelstecker um den Schädel, bis er vierreckert wird. Ja, das hat geholfen. Wie er gesehen hat, dass mit mir nicht zum Spassen war, da ist er mir aus dem Weg gegangen und hat sich mit seinem Kameraden vor das Fraktionszimmer von der Bayerischen Volkspartei gestellt. Und sie haben aber umsonst gewartet. Von denen drin ist keiner rausgekommen. Die sind alle mitsamt an der Dachrinne runtergerutscht. Am Schluss waren noch 16 Überzieher und Hirt in der Garderobe. Die haben's nicht mehr abgeholt. Auch der Herr Militärminister, der Rosshaupter, hat sich verduft. Fürs Erste im Keller. Und wie die Luft wieder sauber war, hat er sich aus dem Staub gemacht. Heim, nach Niederbayern. Wir sind aber noch nicht aus dem Schneider gewesen, wir Bauernbündler. Wie wir aus wollten aus dem Landtag, wollten uns die Posten verhaften, weil wir Reaktionäre sind, haben sie gesagt. Ihr Quadratdeppen, hat's der Gandorfer Karl angeschrien. Was sind wir? Reaktionäre? Dann war also euer Eisner auch ein Reaktionär. Warum nachher? Hat der Postenführer gefragt. Weil er ein Freund von meinem Bruder war. Habt's noch nichts vom Ludwig Gandorfer gehört? Der ist mit dem Eisner am 7. November auf die Wiesen raus und hat mit ihm Revolution gemacht. Und mein Bruder ist verunglückt im Dienst von der Revolution. Wie er zu den Bauern raus wollte, für sein Freund Eisner. Ja, da hat er sich bei der Kaltherberg erinnert. Sein Hirn ist bis am Baum gespritzt. Und du bist sein Bruder? Ja, ja, da hat's meinen Ausweis. Ja, dann verhaften wir den anderen. Ja, und da steht's euch. Wenn's is ein einzigen von denen verhaftet, kommt kein Fleisch und keine Mille mehr nach Minga. Ja, dann gehen wir halt raus und holen's uns selber. Ja, dann kennt's was der Lehm. Jetzt sind auch die Bauern und Bauernbuben und Knechte aus dem Krieg zurück. Die haben ja noch eine Büchse mitgebracht und die sind geladen. Und eine geladene Büchse geht los, wenn einer einen Hahn abzieht. Merkt euch das. Unsere Männer gespassen nicht. Ja, dann schert euch zum Teufel und lasst euch nicht mehr erwischen im Landtag herin. Jetzt regieren die Räte bei uns in Bayern und nicht mehr der Landtag. Der Eisnermörder Graf Arco von Valley begründete seine Mordtat handschriftlich. Das Haus der Bayerischen Geschichte ist im Besitz des Originalbriefes. Ich hasse den Bolschewismus. Ich liebe mein Bayernvolk. Ich bin ein treuer Monarchist, ein guter Katholik. Über alles achte ich die Ehre Bayerns. Eisner ist Bolschewist. Er ist Jude. Er ist kein Deutscher. Er verrät das Vaterland. Rechts in der blauen Vase sehen Sie den mumifizierten Blumenstrauß, den Erhard Auer von der MSPD, später dem Eisnermörder Arco von Valley, an sein Krankenbett schicken ließ. Eisner war allerdings beliebt sogar in Kreisen, wo man es gar nicht vermutete. Wie zum Beispiel beim Bürgermeister von Ruppolding, einem gewissen Bartel Weineis. Auf seinem Schreibtisch im Amtszimmer stand ein Bild Eisners. Weineis war kein Revoluzzerfreund, aber weil Eisner als erster für den Frieden eingetreten war, fand er ihn sympathisch. Als der Pfarrer zu ihm kam und das Eisner-Bild stehen sah, fragte er ihn verwundert, Ja, sag einmal, Bartel, warum steht denn dieser Revoluzer auf deinem Schreibtisch? Du bist doch keiner von denen. Da schaute der Weineis ihn treuherzig an und sagte, ja, mei, Hochwürden, soll ich denn das Beutel von seinem Mörder auf mein Schreibtisch hinstellen? Dort oben, an der himmlischen Tür, und da steht ein arme Seele, schaut traurig herfür. Arme Seele dein, arme Seele dein, komm ins himmlische Reich, ob Könige oder Armelein, alle sind wir dort gleich. Die da drunten, gehen hinterm Sarg her. Deine Seele ist jetzt oben und die Zukunft wird schwer. Der 26. Februar, an dem die Trauerfeier stattfindet, wird zum Landestrauertag erklärt. Vormittags von 10 bis 10:30 läuten alle Kirchenglocken. In der Glasvitrine sehen Sie Fotografien von den Menschenmassen bei der Beerdigung. Über 100.000 Münchner und Bayern beteiligen sich am Trauerzug. Heinrich Mann hielt im Odeon die Gedächtnisrede. Die 100 Tage der Regierung Eisner haben mehr Ideen, mehr Freuden der Vernunft, mehr Belebung der Geister gebracht als die 50 Jahre vorher. Sein Glaube an die Kraft des Gedankens, sich in Wirklichkeit zu verwandeln, ergriff selbst Ungläubige. 8-Stunden-Tag, Demokratisierung des Heeres, eine befreite Schule, die wirtschaftliche Erfüllung der politischen Revolution – durch solche Taten dachte er, gleich wie in seinen Reden, die bis dahin verfemten Wahrheiten zu bezeugen. Er liebte die Menschen, traute ihnen die Kraft zur Wahrhaftigkeit zu und erwartete daher noch so viel von ihnen, dass er sich hütete, alles auf einmal zu verlangen. Nein. Ski hat er gekriegt. Und wie geht's jetzt weiter? Der Eisner war beliebt bei den Leuten. Von den anderen hat man auch nicht viel gehört. Ja, war's das jetzt oder wie oder was? Ja, da waren doch auch noch andere mit dabei. Der Mühsam, der Toller, der Fechenbach, Landauer. Haben die einfach so aufgegeben? Nein, dafür müssen wir ein bisschen weitergehen ins nächste Kammerl. Bitte folgen Sie mir alle. Nein, nicht nach rechts in den dunklen Raum. Da sind die Akten von Franz Josef Strauß, Airbus, DDR-Kredit, Onkel Alois und so weiter. Vorsicht, der Bereich ist absolut toxisch. Bitte schnell vorbeigehen. Wo ist denn das Licht? So. Jetzt sind wir im Rätebereich. Sind alle da? Ja. Wo sind wir stehen geblieben? Ja, genau. Der Eisner ist jetzt tot. Und nicht bloß die Münchner Arbeiter waren über diese Mordtat entsetzt. Der bayerische Bauerndichter Georg Query, ein Dudsfreund von Ludwig Thoma, schrieb im Starnberger Land und Seeboten einen Leitartikel. Wir stehen alle, von rechts nach links, unter dem gleichen furchtbaren Druck der Ereignisse. Ihr wisst, dass die verfluchte Tat eines Knaben den Führer mordete, der wirklich Führer war. Oder glaubt ihr vielleicht heute noch nicht, dass Kurt Eisner ein Führer war? Wir hatten vor diesem Krieg viele Führer. Wir hatten in diesem Krieg nur drei: das Kapital, den Ehrgeiz und den nationalen unbelehrbaren Egoismus. Wollt ihr euch zurücksehnen nach den Führern von einst? Wisst ihr, nach wem ihr euch sehnt, wenn ihr sagt, unter der Monarchie war's besser? Sehnt euch nicht nach denen, die für den Beginn des großen Mordens kein Erstaunen übrig hatten. Es nützt nichts, jetzt mit furchtsamen Augen abseits zu stehen und mit ängstlichem Bürgergemüt abzuwarten, nach welcher Seite die Siegerfahnen auszuhängen sind. Fahnen im ernstesten Rot oder in Schwarz-Rot-Gold oder gar Wappenfarben mit monarchischen Devisen. Mittun müsst ihr. Ihr müsst uns nicht versichern, dass ihr auf dem Boden der Republik steht. Nein, ihr müsst Republikaner sein. Nach dem Tod vom Eisner standen sich quasi zwei Machtzentren gegenüber. Auf der einen Seite der Landtag, der eine Regierung bilden wollte, auf der anderen Seite die Arbeiter-, Bauern- und Soldatenräte, die auch eine Regierung bilden wollten. Ich bin SPD-Mitglied. Das kann ja eigentlich auch gar nicht funktionieren. Direkte und indirekte Demokratie in einer Regierung, das widerspricht sich doch fundamental. So, ja, wenn Sie ein SPDler sind, müssen Sie es ja wissen. Also, in dem Durcheinander nach dem Tod vom Eisner waren die Räte die einzige noch einigermaßen intakte Autorität als Alternative zur Anarchie. Der Zentralrat unter Führung des Volksschullehrers Ernst Nikisch wollte zwar mit aller Kraft einen Kompromiss zwischen Räten und Landtag im Sinne von Eisner finden, aber er war halt nicht der Eisner. Deswegen hat es bei ihm auch nicht richtig hingehaut. Fakt war aber, das Parlament wollte die Räte weghaben, die Räte wollten das Parlament weghaben. Und so Bauernbündler wie der Eisenberger haben gleich überhaupt keine Lust gehabt, dass die Macht teilen. Am 17. März sind wir dann mit die Sozien und die USPDler zusammengekommen und haben ein Notprogramm für Bayern ausdiskutiert. Ah, das hat am Mühsam und am Levien von den Spartakisten überhaupt nicht gepasst. Es gibt bloß eins, haben sie gesagt, die Räterepublik. Ja, aber wir haben uns nicht rausbringen lassen und eine neue Regierung und dem Sozi Hoffmann in Sattel kommen. Am 17. und 18. März 1919 trat erstmals nach Eisners Ermordung wieder der Bayerische Landtag zusammen und wählte per Handzeichen den Sozialdemokraten Johannes Hoffmann von den Mehrheitssozialisten zum neuen Ministerpräsidenten. Die Gegenseite reagierte. Am 7. April 1919 riefen Ernst Toller, Erich Mühsam und Gustav Landauer nach einer nächtlichen Sitzung im Wittelsbacher Palais die Räterepublik aus, setzten den revolutionären Zentralrat ein und installierten eine Gegenregierung. Da Hoffmann und seine Minister haben Muffisausen gekriegt und geschaut, dass sie's Parlament nach Frankenau verzirkt. Im erzkatholischen Bamberg ging es ins Exil. Die Revoluzzer in München sind endlich an ihrem Ziel. Der erste Tag der Räterepublik. Nationalfeiertag. Auf den Straßen festlich gekleidete Arbeiter. Scheu und ängstlich drängen sich die Bürger und sprechen über die Geschehnisse der letzten Nacht. Lastwagen mit Soldaten durchfahren die Stadt. Auf dem Wittelsbacher Palais weht die rote Fahne. Die Arbeit beginnt. Ein Erlass verkündet die Sozialisierung der Presse. Ein anderer die Bewaffnung der Arbeiter und die Schaffung der Roten Armee. Ein dritter die Beschlagnahme von Wohnungen zur Linderung der Wohnungsnot. Ein vierter regelt die Lebensmittelversorgung. Die Münchner Garnison entsendet Vertreter zum Zentralrat. Sie werde die Räterepublik zu verteidigen wissen. Die Soldaten des 1. Leibregiments geben ihrer Kaserne den Namen Karl-Liebknecht-Kaserne. Auch die alten königlichen Staatsanwälte und Richter wollen nicht zurückstehen. Sie stünden auf dem Boden der Räterepublik. Sie seien bereit, in den neu geschaffenen Revolutionsgerichten die Feinde der Revolution anzuklagen und zu richten. Die Kirchenglocken läuten. Die Kirchenglocke von Starnberg schweigt. Der alte königliche Bezirksamtmann selbst gibt den Befehl, den Widerstand zu brechen. Nur die Kommunisten bekämpfen die Räterepublik. Sie rufen die Arbeiter zu Demonstrationen auf. Sie schicken Redner in die Kasernen. Diese Räterepublik verdiene es nicht, dass die Soldaten sie verteidigen. Ministerpräsident Hoffmann und die anderen Minister, die nach Bamberg geflohen sind, berufen zu ihrem Schutz das in Ohrdruf gebildete Freikorps Epp, verhaften die Träger der Räterepublik in den fränkischen Städten und beherrschen Nordbayern. So, jetzt haben wir's, die Schlamassel. Offene Konfrontation. Der Anti-Bavaricus Viktor Klemperer beobachtet den Homo-Bavaricus. Man muss die schöne Gemütsruhe des Münchner Bürgertums miterlebt haben, um den gelungenen Handstreich der Räteparteien nicht allzu sehr zu bewundern. Ahnungslos waren die Bürger und alle Gemäßigteren diesmal nicht. Das tuschelte überall seit Wochen, im April käme es. Aber der gute Bürger dachte eben, er habe sich lange genug politisch aufgeregt und einmal müsse der Mensch auch seine Ruhe haben. Also kümmerte man sich um Butter und Eier, statt um Mühsam und Landauer. Und der preußische Geschäftsträger Graf Zech sieht die Erklärung für die Räterepublik in Bayern darin begründet, dass Bayern halt keine Preußen sind. Der Bayer, der an sich zur Disziplinlosigkeit und Unordnung neigt, hat infolge des erschütternden Zusammenbruchs, den die militärische Kraft Deutschlands erfahren hat, alles abgestreift, was ihm von Preußen hier an Disziplin beigebracht worden war. Also ich muss jetzt doch mal sagen, ich finde die Darstellung der Arbeitergeschichte von Ihnen jetzt doch sehr tendenziös. Die echten Gegner der Ordnungsmächte, das waren doch die Kommunisten. Warum werden die bitte schon hier überhaupt gar nicht erwähnt? Nicht so voreilig. Beruhigen Sie einer, alles zu seiner Zeit. Die Kommunisten lehnten zu dem Zeitpunkt jede Beteiligung an dieser Räterepublik kategorisch ab. Ihnen ging die Revolution nicht weit genug. Die haben gewartet auf das Scheitern der Räterepublik und wollten dann eine kommunistische Räterepublik bilden. Ein Tohuwabohu herrscht in München, hin und her und her und hi. Die Ohren wollen an Kommunismus, die anderen trägt Demokratie. Im Norden lauert der Hoffmann auf eine günstige Stund. Mit die Freikorps vom Preißen-Noske, dem SPD-Bluthund. In den Vorzimmern des Zentralrats im Wittelsbacher Palais drängen sich die Menschen. Jeder glaubt, die Räterepublik sei geschaffen, um seine privaten Wünsche zu erfüllen. Eine Frau möchte sofort getraut werden. Bisher hatte sie Schwierigkeiten, es fehlten notwendige Papiere. Die Räterepublik soll ihr Lebensglück retten. Ein Mann will, dass man seinen Hauswirt zwinge, ihm die Miete zu erlassen. Eine Partei revolutionärer Bürger hat sich gebildet. Sie fordert die Verhaftung aller persönlichen Feinde, früherer Kegelbrüder und Vereinskollegen. Verkannte Lebensreformer bieten ihre Programme zur Sanierung der Menschheit an. Ihr seit Jahrzehnten befehdetes Lebenswerk bürge dafür, dass jetzt endlich die Erde in ein Paradies verwandelt werde. Typisch gespinnerte Stadterhalt, oder? Aber wie war denn nachher die Stimmung auf dem Land? Waren die Leute auf der Seite von der Räteregierung oder vom Hoffmann? Schauen Sie rechts in die Glasvitrine, dort hängt ein lederner Fliegeranzug. Der stammt aus Wertheim. Den haben sie beim Ausräumen im alten Rathausspeicher gefunden. Der gehörte einmal zum Ernst Toller. Ich sollte in jenen Tagen an einer Konferenz der Unabhängigen in Berlin teilnehmen. Am nächsten Morgen fliege ich zu früher Stunde. Wir landen in einem aufgeweichten Lehmacker, sausen etliche Meter vorwärts, an einer Böschung überschlägt sich der Apparat, ich hänge im Gurt, das Flugzeug über mir, der Pilot ist herausgeklettert, aus Mund und Nase strömt Blut. Nichts Schlimmes, ruft er und zieht mich unter dem Flugzeug hervor. Wir sehen in der Nähe ein Dorf. Von allen Seiten laufen Bauern herbei. Sie kümmern sich nicht um uns. In ihren Händen tragen sie Flaschen, Kochtöpfe, Eimer, große und kleine Gefäße, um das Benzin, das aus dem Tank fließt, aufzufangen. Denn Benzin ist in dieser Zeit kostbarer als Gold, kostbarer als Menschen. Der Pilot und ich stolpern in unseren schweren Fliegeranzügen zum Dorf. Wir finden ein Gasthaus, legen uns auf die Bänke und schlafen, vom Schreck erschöpft, sofort ein. Ich muss Stunden geschlafen haben. Als ich aufwache, dämmert der Abend. Ich sehe, wie durch einen Nebel Bauern um den Wirtshaustisch sitzen. Ich stehe auf. An der Tür erblicke ich einen Gendarmen. Da bleib, Franzos! Ich bin kein Franzose. Aus der Tasche ziehe ich meinen Ausweis und reiche ihn dem Gendarmen. Seine Augen weiten sich. Er macht mir ein Zeichen. Ich folge ihm auf den Korridor. Ach so, der Herr Toller sind Sie. Ach, das darf man für die Bauern nicht sagen. Die meinen, Sie sind ein Franzose. Wenn die wüssten, dass Sie einer von den Roten sind, da hätten Sie einen auf der Steine schlagen. Da in Wertheim sind Sie alle schwarz. Wie Ernst Toller dann versucht, mit dem Zug nach München zurückzukommen, trifft er auf einen echten bayerischen Provinzbahnvorsteher. Fährt heute noch ein Zug nach München? Das schon. Ich fahre mit. Das nicht. Warum? Bloß der Landtagszug fährt und der halt nicht. Der Zug muss halten. Und wenn Sie der König von Bayern waren, der Zug halt nicht. Der König von Bayern bin ich nicht. Hier ist mein Ausweis. Das ist doch mir wurscht. So, sage ich und stecke eine Hand in die Tasche, packe das Taschentuch, als ob ich eine Waffe umkrallte, und schaue den Bahnvorsteher scharf an. Sie werden den Zug zum Halten bringen. Der lässt die hochgezogenen Schultern fallen, die Achselblätter rollen aufgeregt, dann zieht er den Bauch ein, wirft die Brust vor, legt die Hände an seine Mütze und brummt: Zu Befehl, Herr Toller. Am 9. April abends stürzt ein Sektionsführer ins Büro vom Ernst Toller und berichtet aufgeregt, dass die Kommunistische Partei in den Betrieben eigene revolutionäre Obleute bestimmt und zu einer Versammlung im Matheserkeller einberufen hat. Noch in dieser Nacht soll der Zentralrat um Toller gestürzt werden. Der geht hin. Wie ich in den Matheserkeller eintrete, spricht Levinet. Die Räterepublik sei eine Scheinräterepublik. Die Regierung sei unfähig, man müsse sie stürzen. Anstelle des Zentralrats einen neuen Rat wählen, der die Macht übernehmen werde. Die Versammlung stimmt Levinet zu. Ich rufe den Kommunisten zu: Wenn ihr heute eure politische Haltung revidiert habt und glaubt, dass nur die unfähige Regierung an der Verfahrenheit schuld sei, liegt es an euch, durch eure Mitarbeit die Revolution zu retten. Wenn ihr uns stürzt, eine neue Regierung bildet und die Bauern nicht mittun, was wollt ihr beginnen? Wie wollt ihr München ernähren? Wir werden es wie in Russland halten, antwortet Levinet. Wir werden den Klassenkampf aufs Dorf tragen. Wir werden durch Strafexpeditionen die Bauern zwingen, Korn und Milch zu liefern. Ich sage, diese Strafexpeditionen erzielten nicht einmal in Russland Erfolge. In Bayern würde solches Beginnen zu völligem Fiasko führen. In Bayern könnt ihr euch nicht auf die Dorfarmut stützen. Selbst die niederbayerischen Gütler sind keine russischen Muschiks. Der Bayerische ist nicht der russische Bauer. Er ist bewaffnet, er wird sich wehren. Wollt ihr auf die Dörfer ziehen und um jeden Liter Milch eine Schlacht liefern? Aber Sie haben doch vorhin behauptet, dass die Kommunistische Partei gar nicht mitgemacht hätte. Also Sie können sich schon darauf verlassen, dass alles stimmt, was ich sage. Die Kommunistische Partei hat sich zurückgehalten und auf das Scheitern der Räteregierung gewartet. Die KPD in Berlin hat einen gewissen Eugen Levinet nach München geschickt, damit der den Max Levien als Münchner KPD-Führer ablöst. Dieser Levinet hat die bayerische Räteregierung verachtet. Wir trafen eine große, bunt zusammengewürfelte Gesellschaft an. Mitglieder der Regierung, des Zentralrates, des Arbeiterrates, des Revolutionären Arbeiterrates. Mitglieder der Parteien ohne Posten und Funktionen. Junge Mädchen, die sonst irgendwelchen Funktionären verwandt sind. Einfach Neugierige, Abhängige, Unabhängige, Anarchisten, alles bunt durcheinander. Dürr und Landauer, Schneppenhorst und Mühsam, Simon und Sauber, Nickisch und Wadler, alles bunt durcheinander. Aber alle auf einmal einig, ein Herz und eine Seele. Sie sitzen zusammen, beraten, halten Reden. Sie wollen die Räterepublik Bayern gründen. Und glücklicherweise fehlen bisher die Kommunisten und stören nicht die schöne Einigkeit. Wir fassen uns an den Kopf. Träumen wir? Ist es ein Spuk? Es wäre ja lächerlich, grotesk, komisch, wenn es nicht um so verflucht ernste Dinge ginge. Wisst ihr denn, was eine proletarische Räterepublik heißt? Vergesellschaftung der Betriebe und Banken, Enteignung von Grund und Boden, Entwaffnung der Bourgeoisie, Bewaffnung der Arbeiter, Abschaffung der alten Gerichte, Einsetzung von Revolutionstribunalen, Besetzung des gesamten Verwaltungsapparates durch Vertreter der Arbeiter-, Bauern- und Soldatenräte. An der Proklamierung einer solchen Scheinräterepublik können sich die Kommunisten unmöglich beteiligen. Wir aber werden fieberhaft arbeiten an der Vorbereitung der wirklichen proletarischen Räterepublik. War einmal eine Revolution im Zivilstand, Lampen. Ging im Revoluzzer-Schritt mit den Revoluzzern mit. Und er schrie, ich Revoluzze! Und die Revoluzzer-Mütze schob er auf das linke Ohr, kam sich höchst gefährlich vor. Doch die Revoluzzer schritten mitten in der Straße. Dieses guten Leuchtelichts, bitte, bitte tut ihm nichts. Wenn wir ihm das Licht ausdrehen, kann kein Bürger nichts mehr sehen. Lass die Lampen stehen, ich bitt, denn sonst spiel ich nicht mehr mit. Doch die Revoluzzer lachten und die Gaslaternen krachten und Putzer schlich fort und weinte bitterlich. Dann ist er zu Haus geblieben und hat dort ein Buch geschrieben, nämlich wie man revoluzzt und dabei noch Lampen putzt. Es wurde ruchbar, dass bestimmte Gruppen in allen Stadtvierteln illegal heftig gegen die landfremden jüdischen Drahtzieher im Arbeiter- und Soldatenrat agitierten. Gerüchte über einen geplanten Putsch gingen um. Deutsche Arbeiter lasst euch nicht vom internationalen Judentum ins Verderben jagen, stand auf winzigen kleinen Zetteln, die an allen Mauern und Türen klebten. Oder Deutscher, der Jude ist dein Verführer, dein Verhetzer, dein Verderber. Wer druckte diese Zettel? Wer klebte sie an? Warum beachtete niemand das Käseblättchen, den Münchner Beobachter, mit seinen ordinär antisemitischen Artikeln und Karikaturen, der sich offen als Publikationsorgan der nationalen Vereine bekannte? Warum vermied man, in den großen, hochnoblen Hotels nachzuforschen? Ach, dort logieren doch nur noch die paar ausländischen Berichterstatter, Kontrolloffiziere der siegreichen Entente und schwerreiche Durchreisende, die sich die horrenden Preise leisten können, hieß es. Niemand ahnte, dass sich die aktivsten Gegenrevolutionäre als exklusive, etwas mystisch anmutende Thule-Gesellschaft im international berühmten Münchner Hotel vier Jahreszeiten etablierten, in der richtigen Annahme, dass kein Prolet je die Scheu verlor, ein derart hochelegantes Hotel auch nur zu betreten. Dieser obskure Geheimbund, eine Art germanischer Freimaurerorden von rassisch einwandfreien, arischen Adeligen und Offizieren, schleuste in jede revolutionäre Organisation seine Spione, stahl und fälschte Amts- und Parteistempel, Mitgliedskarten, Passierscheine und Freifahrtausweise und legte geheime Waffenlager an. Die Bamberger Exilregierung von Ministerpräsident Hoffmann nimmt Thule-Mitglieder als willkommene Helfer auf. Sie stellt mit großen Geldsummen Freikorps im ganzen Land auf, um die Münchner Räteregierung zu stürzen. Die Regierung Hoffmann verbreitet das Gerücht, in München müsste jedem Bolschewisten jede Frau nach Belieben zur Verfügung stehen. Das erregt natürlich vor allem die bayerischen Katholiken. Zenzi Mühsam, die Frau vom Erich Mühsam, wurde in der Presse als Spartakistenhure bezeichnet. Sie schreibt ihr Mann: Mein teurer, lieber Gatte, ich habe deinen Brief heute am Morgen erhalten. Ich bin am Samstag mit Fritz Weigel weggefahren nach Utting am Ammersee. Am Samstagabend waren wir mit Nexö zusammen. Er begleitete uns dann bis Breitbrunn zu einer Bauernversammlung. Einer der Bauern frug mich, ob ich dem Weigel seine Frau bin. Ich sagte, ich trau mir nicht sagen, wer ich bin. Na, warum nachher nicht? Ja, weil's ihr mit an totschlagen tät's. Ja, Freili, da hört sich doch alles auf. Ich lachte und sagte, so ist sagen, Weigel. Der bejahte. Dann sagte ich, dass ich deine Frau bin. Erst waren sie platt. Ich erklärte dann den alten Bauern, wie es war. Ja, wo sind's denn her, Frau Mühsam? Von der Hohle Dau. Da ist in der Zeitung gestanden, ein fremdländisch Gesindel. Ich weiß nicht, Erich. Oft steigen einem die Tränen in die Augen. Ich weine nicht leicht. Wie aber ein ganz alter Bauer zu mir sagte, ich hab auch auf sie geschimpft, deren's mir's nicht übel nehmen. Da konnte ich nicht mehr. Herr Toller, sind Sie's? Ja, wer spricht? Das ist egal, ich will Sie warnen. Ein Putsch gegen die Räterepublik bereitet sich vor. So, und jetzt wird's dramatisch. Am 13. April 1919, Palmsonntag, putschen republikanische Schutztruppen in München mit Unterstützung der Bamberger Regierung Hoffmann. Sie wollen die Räteregierung stürzen. Keiner weiß zunächst, wer gegen wen oder wie oder was, auch Oskar Maria Graf nicht. Nach dem Mittagessen wanderten wir zu dritt in die Stadt. Oh, horch, horcht's! Rief ich wie aufgescheucht, als wir den Holländergarten verließen. Alle drei hoben wir die Köpfe. Wo ist was los? Hastete Schorsch heraus und wir fingen zu laufen an. Putsch! Barrikaden! Keuchte Achenbach. Am Bahnhof herüber kamen Schüsse, dann wieder Maschinengewehrshalven und schließlich Kanonendonner. Wir rannten, was wir konnten, die Nymphenburger Straße hinunter auf den Stiegelmeierplatz zu. Da jagten Menschen mit und ohne Gewehr massenhaft. Vor dem Löwenbräukeller war ein Geraufe und Geschrei. Das Schießen war jetzt ganz nah und ungewöhnlich heftig. Immer mehr und immer mehr Leute stürmten die Dachauer Straße hinunter. Was ist denn? Was? Putsch? Fragte ich einen dahinrennenden Arbeiter. Da, die Hofmann-Regierung und die Mehrheitler, flog es abgehackt zurück. Weg war der Mann. In der Luft knatterten Flugzeuge und spielen weiße Blätterwolken. Dahin, dorthin rannten die Menschenrotten und haschten nach den herabfallenden Flugblättern, balgten sich um sie, lasen und fingen wild zu schimpfen und zu fluchen an. Rotarmisten und Soldaten legten an und feuerten nach den Fliegern, schossen. Das Trommelfell drohte einem zu zerspringen. Auf einmal schrie ich mit aller Wut in die Ohren der um mich gestauten: Ja, Herrgottssakrament, was ist denn eigentlich? Gegen wen geht's denn eigentlich? Gegen die Bamberger, gegen Hofmann, Rimpfig, kam es zurück und deutlich empfand ich eine Erleichterung. Na also, dann ist ja gut, nur los, nichts wie los, gab ich Antwort. Es ging unter. Das Schießen hatte ziemlich aufgehört. Schallend schrie es durch die hohen Hallen. Sieg, Sieg, hoch die Räterepublik! Der Bahnhof war genommen und von Kommunisten besetzt. Lachende Gesichter kamen in mein Blickfeld. Von der Arnulfstraße aus war unsere Masse in die Halle gedrungen, bei der Bayerstraße kam ich mit ihr hinaus. Das dichte Gemenge floss wie ein gehackter Brei auseinander, rann über den Platz und in die Straßen. Jetzt erst erfuhr ich, was geschehen war. Einige Mehrheitssozialisten hatten in der vorhergehenden Nacht etliche Kasernenräte insgeheim für die Regierung Hofmann gewonnen. Im Namen der gesamten Garnison München einen Anschlag gegen die Räterepublik verbreiten lassen. Das Standrecht verkündet, die wichtigsten Gebäude besetzt, den Zentralrat für abgesetzt erklärt, Mühsam und noch irgendwelche Räte verhaftet und sie nach Niederbayern verschleppt. Hierauf forderte der Zentralrat zum Generalstreik auf. Die Kommunisten übernahmen die Führung der bewaffneten Betriebe und Massen. Die Putschisten wurden zurückgeschlagen, entwaffnet und davongejagt. Ein neuer Zentralrat regierte. Die Kommunisten ergriffen die Macht. Die sogenannte Zweite Räterepublik hub an. Schier über Nacht erstand die bisher wohl begonnene, aber sehr lässig durchgeführte Organisierung der Roten Armee. Kam hom der Toller und der Landauer, 8 Tage lang regiert, werd am 13. April die Regierung von die Kommunisten kassiert. Am Levien und Levine, voll den Schosers Ruder, jetzt sind die Kommunisten droh, jetzt geht's zur Sache, Bruder. Der Palmsonntagsputsch wird von den schlecht organisierten roten Truppen der Landeshauptstadt noch zurückgeschlagen. Die Zweite Räterepublik wird ausgerufen. Toller erklärt sich bereit, mit den Kommunisten zusammenzuarbeiten. In einem Karlsfelder Wirtshaus sind Vertrauensleute der Münchner Arbeiter versammelt. Der Toller soll die Führung übernehmen. Jawohl! Ruft einer. Ich sträube mich und versuche zu erklären, dass ein Heerführer andere Fähigkeiten braucht. Einer muss sein Kohlrabi hinhalten, sonst gibt's einen Saustall. Und wenn's nix verstehst davon, wärst das lernen. Die Hauptsache ist, die kennen wir. Was sollten wir denn jetzt machen? Die Freikorps rücken näher. In Fürstenfeldbruck und Dachau, überall haben's Speer. Ein Pazifist wird General, dem ist dabei ganz mau. Der Toller übernimmt den Oberbefehl draußen in Dachau. Von Westen, entlang der Bahnlinie nach Ingolstadt, marschieren auch Reichswehreinheiten auf München zu. Als das Gefecht einsetzt, stürzen sich die Arbeiter und Arbeiterinnen der Dachauer Munitionsfabrik auf die weißen Soldaten. Am entschlossensten sind die Frauen. Sie entwaffnen die Truppen, treiben sie vor sich her und prügeln sie aus dem Dorf hinaus. Der Kommandant der Weißen rettet sich auf eine Lokomotive. Parlamentäre, deren Erschießung schon befohlen war, retten sich im Durcheinander der Flucht. 5 weiße Offiziere und 36 Soldaten werden gefangen. Unsere Truppen besetzen die Stadt. Die Weißen ziehen sich bis nach Pfaffenhofen zurück. Egelhofer sendet einen Kurier. Die gefangenen Offiziere sollten sofort vor Standgerichte gestellt und erschossen werden. Ernst Toller zerreißt den Befehl. Großmut gegenüber dem besiegten Gegner ist die Tugend der Revolution, glaubt er. Sie schlang die Freikorps zurück, doch lang ist nimmer Zeuten. 1000 Rode haben gegen 30.000 Weiße wenig zu meuten. Ob schon in Minga drin sind, da Toller war's nix gewies. A Durcheinand ist in der Stadt, das zum Davonlaufer ist. Die Monarchie, gestürzt durch 3 sozialistische Parteien, der rechte Flügel der Sozialdemokratie, gestürzt durch die Unabhängigen, die Unabhängigen gestürzt durch die Kommunisten. Ganz München wird gegenwärtig mit Plakaten überklebt, dass sich kein Mensch mehr auskennt. Der Kleister scheint haltbarer zu sein als die Regierungen und die Revolution. Und so kommt es, dass noch Plakate von längst verflossenen Regierungen kleben, zu denen das Publikum hinläuft, weil es den Drang hat, etwas zu lesen. Die Leute sehen nicht auf das Datum. Zeitung erscheint keine seit einer Woche. Wie Indianer pirschen wir zur Frauenkirche. Finster drücken die Zwiebeltürme auf das Kirchenschiff. Wir klopfen am Haus des Küsters. Eine Frau öffnet das Fenster, schreit Jesus! Und schlägt den Laden zu. Wir trommeln gegen die Tür. Die Haustür wird geöffnet. Im Hemde die Küstersfrau steht zitternd vor uns. Wo ist der Mesmer? Hinter dem Rücken der Frau duckt sich ein altes Männchen mit einem Hemd bekleidet. Haben Sie Erbarmen und da schießen Sie nicht. Er hat eher nie Schiess. Niemand will Ihren Mann erschießen. Auf wessen Befehl haben Sie Sturm geläutet? Ich hab nicht geläutet. Können Sie mir sagen, welche Kirche geläutet hat? Na, nicht, wer es so ein Kinder. Ich kenne alle Glocken von München auseinander, besser wie meine eigenen Kinder. Wenn Westwind ist, nachher schlagt die Glocken vom alten Bäder. Wie wenn ein Mädel lacht. Und die von der Ludwigskirche, wie wenn eine Jungfrau das erste Kind kriegt. Und wenn sie der Wind dreht. So sagen Sie uns doch endlich, welche Kirche jetzt Sturm läutet. Jetzt? Ich meine halt Paulskirche. Aber bei dem Wind heute Nacht könnt ihr nicht drauf schwören. Gehen Sie schlafen. Und erkälten Sie sich nicht. Wo er doch eh schon ein Ischias hat. Wir ziehen weiter. Im Hauptbahnhof lagern die Unseren. Wo sind die Weißen? Sie haben die Paulskirche besetzt. An einem Pfeiler steht ein verlassenes Maschinengewehr. Wir nehmen es und schleichen zur Paulskirche. 50 Schritte vor der Kirche stellen wir das Maschinengewehr auf. Vor Aufregung schießt der Mann am Maschinengewehr auf den Turm. Schwer rollt das Echo zurück. Habt ihr's gehört? Die so gesessen, sagt der Schütze. Rings um die Fenster öffnen sich. Eine Stimme brummt in tiefem Bass. Ja, das ist ja nur Schiene. Jetzt erschießen sie euch mitten in der Nacht. Im Sturmschritt laufen wir zur Kirche, die der Feind besetzt hält. Der Feind meldet sich nicht. Friedlich schweigt die Glocke. Wieder klingeln wir den Küster heraus. Wer hat ihnen den Befehl zum Sturmläuten gegeben? Das bin ich wisst. Ein Arbeiter packt den Küster. Du Hund, du hast das mit die Weißen. Was? Mit die Weißen? Woher sollt ihr hier jeden damischen Spartakisten kennen? Die Sektionshändling hat einen Befehl zum Leiten gegeben. Im Sektionslokal der Kommunistischen Partei Sendling sagt man uns, der Befehl sei von der Stadtkommandantur gekommen. Die Weißen marschierten gegen München. Die Arbeiter zögen ihnen entgegen. Was sagt denn da hat Kirch zu derer Gaudi? Die wären doch mit der Revolution nicht einverstanden gewesen sein. Oder haben sie die da rausgehalten? Also rausgehalten haben die sich schon. Aus der christlichen Nächstenliebe. Von den konservativ-kirchlichen Kreisen wurde der Glauben an eine jüdisch-bolschewistische Weltverschwörung sehr aktiv verbreitet und immer wieder eine Verbindung von Judentum und Bolschewismus kolportiert. Levin ist ein junger Bursche, auch er Russe und Jude, von ungefähr 30 oder 35er Jahren. Bleiche, schmutzige, mit ausdruckslosen Augen, rauer Stimme und rüpelhaftem Tone. Ein wirklich abstoßender Typ. Jedoch mit intelligenter und schlauer Miene. Im Wittelsbacher Palais herrscht ein absolutes Chaos. Ekelerregender Schmutz. Ununterbrochenes Kommen und Gehen von bewaffneten Soldaten und Arbeitern, Geschrei, unflätige Worte und Flüche, die dort widerhallen, machen aus der früheren Lieblingsresidenz der Könige von Bayern eine wahre Hölle. Ein Heer von Angestellten, die kommen und gehen, Befehle weitergeben, Nachrichten verbreiten, und unter ihnen eine Schar junger Frauen von wenig Vertrauen erweckendem Aussehen. Juden, wie alle Leute in den übrigen Ämtern auch, mit herausforderndem Gesichtsausdruck und zweideutigem Lächeln. An der Spitze dieser Frauengruppe steht die Geliebte von Levin, eine junge Russin, Jüdin, geschieden und kommandiert als Gebieterin. Und vor dieser Person hat die Nunziatur sich leider verbeugen müssen, um den Passierschein zu erlangen. Jetzt kriegen wir schon wieder was zum Lesen. Jeden Tag schmeißen das Flugblatt runter. Was schreiben sie denn heute wieder? Bayern, Landflight. In München rast der russische Terror, entfesselt von landfremden Elementen. Diese Schmach Bayerns darf keinen Tag, keine Stunde weiter bestehen. Hierzu müssen alle Bayern helfen, ohne Unterschied der Partei, und zwar sofort. Unsere braven Nachbarn, die Württemberger, sind treu nachbarlich, hilfsbereit an unsere Seite getreten und stehen bereits an der Front. Auch das Reich gewährt Unterstützung, wenn wir derer bedürfen sollten. Ihr Männer der bayerischen Berge, des bayerischen Hochlandes, des bayerischen Waldes, erhebt euch wie ein Mann. Sammelt euch womöglich mit Waffen und Ausrüstung in euren Gemeinden und wählt eure Führer. Ein grüner Buschen am Hute und die weiß-blaue Binde am Arm sei euer Erkennungszeichen. München ruft um Hilfe. Auf, tretet alle an, sofort. Die Münchner Schmach muss verschwinden. Das ist bayerische Ehrenpflicht. Das ist ja schon interessant, wie viel aus der Zeit überliefert ist. Im Geschichtsunterricht in der Schule hat man davon gar nichts gehört. Also mir ist das Ganze ja gänzlich unbekannt. Mei Bayern. Schauen's, ja, wo hast denn du jetzt den Roller wieder her? Schauen's, dabei war das ein Glücksfall, dass so viele bedeutende Literaten in München gelebt haben und als Augenzeugen haben berichten können. Zum Beispiel der Münchner Schriftsteller Leon Feuchtwanger. In der Stadt München zeigten sich immer mehr Leute mit grünen Säcken auf dem Rücken, sogenannten Rucksäcken. Und Hüten auf dem Kopf, die mit Boxbärten in der Form von Rasierpinseln, sogenannten Gamsbärten, geschmückt waren. Bauern aus dem Umkreis, die eine Befreiung Münchens veranstalten wollten. Die Patrioten verprügelten, wer irgendwie als Gegner angesehen wurde. Auf der Landstraße von Schliersee nach Miesbach zogen zwei Handwerksburschen, singend »Zwei rote Rosen, ein zarter Kuss«. Entgegenkommende Patrioten fielen über sie her. Sie hatten verstanden, zwei rote Hosen und Spartakus. Von außen ruckers O, die Truppen von die Weißen, werden Pfälzer Freikorps Württemberger preisen. Von denen herrscht nix Gutes, es ist ein wahrer Graus. So mancher denkt in seinem Sinn, die Sache geht blutig aus. Nach der Ausrufung der Räterepublik und einer Stellungnahme des Bezirksbauernrats Garmisch, der sich am 10. April 1919 für die Unterstützung der Regierung Hoffmann ausgesprochen hatte, gab der Magistrat in Garmisch Waffen an sichere Bürger aus. Auf einen Aufruf am 29. April hin meldeten sich rund 260 Personen, Bauern, Geschäftsleute und Arbeiter, ebenso wie Ärzte oder Ordensleute und Schüler des Klosters Ettal. Am 1. Mai fuhren die beiden Kompanien des Freikorps von Garmisch und Partenkirchen zunächst nach Weilheim. Hier stießen mehrere Militärs aus Landsberg hinzu. In München wurde das Freikorps am 2. Mai den Bayerischen Schützenkorps unter Oberst Franz Xaver Ritter von Epp als Reserve zugeteilt. Die militärische Bedeutung der Werdenfelser war aber wohl eher gering. So erinnert sich einer seiner Führer, Hauptmann Josef Seidel: Dieses Freikorps Werdenfels war ein Sauhaufen ohne jegliche Disziplin und soldatischen Ernst. Der Marsch nach München war für diese Männer nichts weiter als eine Gaudi. Während Militärs den ganz üblen Eindruck beklagten, den Verbände machen würden, denen man Gebirglerkostüme gegeben hatte, fanden Postkarten mit bodenständigen Befreiern im bürgerlichen Lager reißenden Absatz. Marsch, Marsch, Marsch, ja, so geht der Knüppel übern. 31, 32, 3, 4, 5, 6, 37, 38, 39, 40. Ja, so geht der bayerische Marsch, Marsch, Marsch, ja, so geht der Knüppel übern. 41, 42, 3, 4, 5, 6, 47, 49, 50, ja, so geht der bayerische Marsch, Marsch, Marsch, ja, so geht der Knüppel übern. 51, 52, 3, 4, 5, 6, 57, 58, 59, 60, ja, so geht der bayerische Marsch, Marsch, Marsch, ja, so geht der Knüppel übern. Arsch! Auch der hochgeschätzte und bekannte bayerische Nationaldichter Ludwig Thoma hetzt gegen die Revolution und die Räteregierung. Die Arbeiter reden von Brüdern, auf die man doch nicht schieße. Die Bürger stecken die Köpfe in den Sand. Die Bauern bleiben gleichgültig und sind mit Schleichhandel und Schwarzschlechterei zufrieden. Wo ist die altbayerische Schneidigkeit? Wo ist die Heimatfreude, der bekannte Fremdenhass? Das Berliner Tageblatt spricht von Münchner Sowjettruppen. Weiße Garde, Rote Garde, Sowjettruppen. Eine Fastnacht, die mit einem blutigen Aschermittwoch enden muss. Am 30. April schließen die weißen Truppen den Belagerungsring um München. In den ersten Maitagen fallen Freikorps- und Noske-Truppen in die Stadt ein und richten ein Blutbad an. Der in München lebende Rechtsanwalt Hirschberg beobachtet mit Entsetzen das Geschehen. Noske ließ nun seine Banden auf München los. Die Folgen waren furchtbar. Sie hausten mit einer Bestialität, die bisher in Bayern unerhört gewesen war. Die Regierung Hoffmann verhängte das Standrecht und setzte Standgerichte ein und brach damit mit ihren sozialdemokratischen Grundsätzen. Rechtsmittel gab es nicht. Die Urteile waren sofort vollstreckbar. Während nach dem Strafgesetzbuch das Unternehmen des Hochverrats mit Festungshaft, bei ehrloser Gesinnung mit Zuchthaus zu bestrafen war, hatten die Standgerichte das Recht, auf Todesstrafe zu erkennen. Bevor es aber noch zu Gerichtsverhandlungen kam, feierte die Mordgier der losgelassenen Freikorps Noskes wahre Orgien. Sie bestanden größtenteils aus vertierten Landsknechten, die im Baltikum in Berlin und Braunschweig das Mordhandwerk bereits betrieben hatten. Sie waren gewohnt, ungestraft zu morden, zu stehlen und zu plündern. Da sie ja im Auftrag der Reichsregierung angesetzt waren, fühlten sie sich vor jeder Bestrafung sicher. In dieser Belagerungssituation kam es auch zu einer Bluttat der Roten. Ernst Toller erlebt die Überbringung der Nachricht. Abends versammeln sich die Betriebsräte zum letzten Mal. Ohnmächtig sehen sie dem Ende entgegen. Ihre Macht ist dahin, die Arbeiterschaft zerfallen, die Rote Armee in Auflösung. Sie fordern das Proletariat Münchens auf, die Waffen niederzulegen, schweigend den Einmarsch der Weißen hinzunehmen. Die Revolution ist besiegt. Da stürzt ein Mann aufs Podium, ruft, dass im Luitpold-Gymnasium 9 Gefangene erschossen worden sind, Bürger der Stadt München. Entsetzen packt die Versammlung. Diese Arbeiter, die wissen, dass sie vielleicht morgen schon an die Wand gestellt werden, erheben sich schweigend von ihren Sitzen. Welche Folgen mag diese Verzweiflungstat haben? Hunderte von Menschen auf unserer Seite werden dafür büßen. Angesichts der niederschmetternden Tatsache, dass mit Waffengewalt die Freiheit des Proletariats niedergeknebelt werden soll, Soldaten, lasst eure Waffen in den Kasernen. Arbeiter, lasst eure Waffen in den Betrieben. Kommt mit Frauen und Kindern heraus auf alle großen Wiesen und Plätze. Zu spät. Die Reichstruppen marschieren ein. Vereinzelt treffen sie auf Widerstand. Es war in München am 1. Mai, da ging's um Leben und Sterben. Die Weißen tobten, es krachte das Blei, Granaten spien Tod und Verderben. Beim Stachus Kiosk am Maschinengewehr, ein Rotgardes schoss in die Runde. Die Kugeln pfiffen rund um ihn her, er blutet aus mancher Wunde. Den Stachus umzingelten 2 Regimenter. Der Alisi hielt ihn mit 2 Maschinengewehren und 4 Mann 2 Tage lang. Am 3. Tag näherte sich dem Stachus ein Offizier als Parlamentär. Alisi ging ihm entgegen. Vor einem Hotel in der Sendlinger Straße begegneten sich die beiden. Legen Sie den Revolver aufs Trottoir. Das könnte die schon machen. Wir geben Ihnen freien Abzug, wenn Sie den Stachus räumen. Mit oder ohne Waffe? Ohne Waffe. Dass Sie uns nachher von hinten niederschießen könnt. Da lasse ich mich nicht drauf ein. Aus einem Fenster des Hotels schwappte eine Brust. Hinter der Brust erschien ein kleiner, aufgeregt zappelnder Kopf. Was? Du willst keinen Frieden machen, du Hundskrippe, du Verrückter! Seit 2 Tagen kommen wir nicht mehr aus dem Haus raus. Unsere Gäste können nicht abreisen. Wie du noch Schuhputzer im Hotel warst, habe ich mich schon genug geärgert über dich. Da hast du eben gesagt, du hast Schuhe sauber putzt. Ja, Pfeiferdickel! Du hast dich keinen Teut nicht bessert. Sag ich, deswegen bist du zu den Roten gegangen. Gleich schließt den Frieden, sonst komm ich runter. Alisi sah schief und verlegen zum Fenster im 1. Stock. Wenn Sie meinen, Frau Sonnenhuber. Und zum Offizier. Jetzt habt euren Frieden, ist damischen Brüder. Er wandte sich traurig zum Stachus und verschwand mit seinen Kameraden über die Dächer. Jetzt, wie sich die Gewichte verschieben, wird auch das Münchner Bürgertum mutig. Viktor Klemperer bestärkt das in seinem Urteil über die Münchner. Wenn mir die Roten und die weißen Kämpfer wenig zusagten, so waren mir die Münchner Bürger zuwider. Ich stand am 2. Schlachttag, bald am Stachus, bald an den Propyläen unter ihnen. Man war da am Rand des Kampfgebietes. Hier begannen die Absperrungen. Von hier aus rückten neue Truppen ins Gefecht. Bisweilen heulte auch eine Granate bis in nächste Nähe. Dann rannte alles zurück, verkroch sich in Hausfluren und kam nach 2 Minuten wieder. Das Publikum beschränkte sich nicht aufs Beobachten und Diskutieren. Es wollte mitspielen und verfiel immer wieder auf dasselbe Spiel. Alle Weile machte sich einer verdächtig. Er soll Mitleid mit den Roten verkündet haben. Für Rote sagte man auch gern Saujuden. Er sollte eine merkwürdige, neue weiße Armbinde tragen. Gestern war es wohl noch eine rote. Er sollte mit einem gesehen worden sein, sollte ein Spartakusbuch besitzen. Schon war er umringt. Mindestens einer bedrohte ihn mit einer Pistole. Er musste die Hände über den Kopf halten und wurde unter Püffen der nächsten Patrouille zugeführt. Ich ging dann mit Reize und Engler in Englers Wohnung. Da man mich dort kannte, wurde ich sofort denunziert. Wie wir zwei durch die Straßen geführt wurden, an der Universität vorbei, da brüllten elegante Damen und Herren: Schlagt sie's nieder! Das sind die Richtigen! Die Frau Mühsam! Nicht lang Geschichten machen! Schlagt sie's tot! Hofmüller ging mit dem Verleger H. aus, der sagte, man sollte doch die Spartakisten nicht so niederschießen, sondern nur über die Grenze schaffen. Man müsse jetzt wirklich eine große Geste finden. Man müsse immer das Gesicht wahren. Wir müssten zeigen, dass wir die Anständigen und die Vornehmen wären. Und noch mehr solch dämlichen Geschwätzes. Hofmüller, Lehrer am humanistischen Ludwigsgymnasium, bedauerte im Stillen, dass man nicht beim Herrn Verleger ein wenig geplündert hatte. Dann spräche er anders. So, und da haben wir eine echte historische Rarität. Dies ist der rechte Flügel vom damaligen Eingangstor zum Gefängnis Stadelheim. Die weiße Kreideschrift ist noch deutlich lesbar. Hier wird aus Spartakistenblut Blut und Leberwurst gemacht. Hier werden die Roten kostenlos zu Tode befördert. Und gleich daneben auf dem Tischerl ein seltenes Buchexemplar aus Dresden. Kapitänleutnant Manfred von Killinger, Mitglied der berüchtigten Brigade Erhard und späterer Nazi-Führer in Sachsen, schwelgt darin in seinen Erinnerungen Ernstes und Heiteres aus dem Putschleben. Von Saalfeld kommend luden wir in Schleißheim aus. München war umstellt. In München hatte die rote Brut das Heft fest in der Hand. Levin, Levinet, Nissen, Mühsam und so weiter. Was waren das für Namen? Waren das Bayern? Jüdisches, internationales Gesindel. Die Intellektuellen aus Schwabing. Es musste ja so kommen. Gegen Mittag rücken wir vor. Einzelne Schüsse fallen. Wir kommen nach der Elisabethschule, einer Mädchenschule. Als wir in Deckung der Häuser sind, warten wir auf die Stoßtrupps. Bald sind sie vollzählig beisammen. Einen habe ich gekitscht, sagt Schnürpel. Wo ist er? Frage ich. Standrechtlich erschossen. Kamerad, reich mir die Hände. Lasst uns zusammenstehen. Mir zwangs die Novemberverbrecher. Dieser Geist soll nie wieder wehen. Hakenkreuz am Stahlhelm, schwarz-weiß-rotes Band. Die Brigade Erhard werden wir genannt. Arbeiter, Arbeiter, wie mag es dir ergehen, wenn die Brigade Erhard erst in München stehen. Die Brigade Erhard schlägt alles kurz und klein. Wehe dir, ja, wehe dir, du Arbeiterschwein. An die bayerische Regierung. Wir bitten im Interesse des Rechtes niemanden, der nicht von ordentlichem Gericht todeswürdigen Verbrechens überführt ist, erschießen lassen zu wollen. In Besonderheit nicht Landauer, der immer jede Anwendung der Gewalt in Wort und Schrift zurückgewiesen hat. Die Liga zur Beförderung der Humanität. Im Auftrag Professor Albert Einstein. Unter den tödlich Verunglückten anlässlich der Befreiung Münchens durch die Konservativen befand sich auch der Sozialist Gustav Landauer, einer der ersten Schriftsteller seiner Zeit. Über die Art, wie er zu Tode kam, liegen mehrere Berichte von Augenzeugen vor. Der pazifistische Schriftsteller Landauer wurde außerhalb Münchens verhaftet, zunächst in das Amtsgericht Starnberg gebracht, dann auf einem Lastauto durch den Forstenrieder Park nach dem bei München gelegenen Gefängnis Stadelheim. In Stadelheim wurden Landauer und seine Mitgefangenen von einem Trupp Soldaten in die Mitte genommen. Der Schriftsteller äußerte einiges über Militarismus, den Militarismus von links wie von rechts verurteilend. Daraufhin wurde Landauer von den Soldaten geschlagen. Ein Major, ein gewisser von Gagern, schlug ihm mit umgekehrter Reitpeitsche ins Gesicht. Ein Soldat, dessen Name unbekannt ist, sowie ein gewisser Soldat Diegele schossen daraufhin Landauer mit einer Pistole in den Rücken, sodass er vom Boden wegschnellte. Da er noch zuckte, wurde er zu Tode getreten. Als sein Freund den Leichnam ermittelte, fehlten Rock, Hose, Stiefel, Mantel, Uhr. Heute bin ich rot und morgen bin ich tot und heute sind noch meine Wangen rot. Sie tragen mich hinaus und nicht mehr herein. Sie tragen mich auf ewig in den Friedhof rein. Ihr Brüder und Schwestern all, um was ich euch noch bitt, gedenket unsere Sterbensvergessen. Oskar Maria Graf, der das Glück hatte, nach kurzer Inhaftierung freigelassen zu werden, geht nach den Kämpfen zum Ostfriedhof. Im Leichenhaus lagen Blumen überdeckt, mit vielen Kränzen beladen und weiß-blauen Bändern geziert, die gefallenen Regierungssoldaten. Alle gingen vorbei. Fast keiner sah hinein. Auch ich nicht. Rechts und links durch die Brettertore, die in die Höfe und Gärten des Friedhofs führen, wankten die vielen Arbeiterfrauen, die geknickten Männer, Mädchen und weinenden Schulkinder auf die Abfallräume zu, wo die alten Kränze und verwelkten Blumen hingeworfen werden. Mit diesen Trauernden und Suchenden kam ich in einen langen, kellerdumpfen Schuppen mit Seitenfenstern. Auf dem schmutzigen Pflaster lagen die toten Arbeiter. Hingeschmissen, gerade, schief, auf dem Rücken oder auf der Seite. Nur die Füße bildeten eine gerade Linie mit der Hand. Es roch grässlich nach Blut und Leichen. Man schlurfte auf den rot gefärbten Sägespänen dahin, von Mann zu Mann. Um mich herum flüsterten, weinten, klagten und wimmerten die Leute und beugten sich ab und zu nieder auf die Toten, an die man Paketadressen oder kleine Pappendeckel geheftet hatte. Darauf stand der Name oder eine Nummer. Ich konnte kaum mehr atmen. Ich wollte davonlaufen. Aber es standen viele um mich, hinter und vor mir und schoben mich sacht weiter. Ich starrte sekundenlang an die Wand, dann wieder auf die leblos Daliegenden. Herz, Magen und Darm drehten sich mir. Ich faustete gewaltsam die Hände und raffte mich zusammen. Ich versuchte zu zählen. Bis 20, bis 40, weiter. Bis 70, immer noch weiter. Bis 90, bis 100 und immer noch weiter. Ich zählte nicht mehr. Es ging nicht mehr. Meine Augen zerrannen. Mich fror. Ich zitterte. Die meisten Toten waren zerfetzt. Der lag im blutigen Hemd da. Dem hing aus einer trichterförmigen Halswunde ein Stück Schlagader. Dem fehlte der Unterkiefer, diesem die Nase. Zwei, drei und mehr Schüsse hatten den ausgelöscht. Dort lag einer mit überdecktem Haupt. Daneben einer mit halbem Kopf, mit ausgelaufenem Hirn. Nur ein kleines Stück Wand vom Hinterschädel war noch zu sehen. Dem hatte man die Paketadresse an die Zehe gebunden, weil alles an ihm zerrissen war. Alles nur Blut. Das Weinen und Jammern verstärkte sich. Furchtbar sind die Blicke der Suchenden, der Gehetzten. Als ich herauskam, schien mir, als rieche die ganze Stadt nach Leichen. Solange der Eule Bäder am Bädersberge steht, solange die grüne Isar durch Münchner Stadt noch geht, solange dort drunter am Platze noch steht das Hofbräuhaus, solange stirbt die Gemütlichkeit in München nicht aus. Solang stirbt die Gemütlichkeit in München nicht aus. Solang die Münchner Grübigkeit so grübig ist, solang die Münchner Zünftigkeit so zünftig ist, solang die Münchner Gemütlichkeit in München stirbt nicht aus, solang stirbt die Gemütlichkeit in München nicht aus, solang stirbt die Gemütlichkeit in München nicht aus, solang die grüne Isar noch grün durch München finde, solang am Bayerischen Landtag ein eisner Denkmal stünde, solang die Regierung verkündete, wer rief den Freistaat aus, solang stürbe die Gemütlichkeit in München nicht aus, solang stürbe die Gemütlichkeit in München nicht aus. Da geht's gut, das braucht's doch nicht. Dankeschön, sehr nett. Danke, danke. Jetzt hat der Bub sein Roller stehen lassen. Sie hörten Rotes Bayern, es lebe der Freistaat. Die Münchner Revolution 1918 und die Räterepubliken 1919. Ein Hörspiel von Hans Well und Sabeka Gangji Well. Die Sprecher waren Johanna Bittenbinder, Gisela Schneeberger, Heinz-Josef Braun, Bernhard Butz, Gerd Heidenreich und die Wellbappen. Musik und Lieder von den Wellbappen: Hans, Sarah, Tabea und Jonas Well. Schlagwerk: Lukas Berg. Regie: Hans Well und Sabeka Gangji Well. Musikaufnahmen: Thomas Schweiger, Tonwerk Greifenberg. Musikmischung: Klaus Strazicki, Tonwerk Greifenberg. Technik und Sprachaufnahmen Jochen Schäfter, Downtown Studios München. Produktion Der Hörverlag 2018.